Herzlich willkommen bei der Sonderschule für Film und Fernsehen. Und warum man die Ergebnisse bekommt, die man bekommt, wenn man den Namen des Hauptdarstellers unseres heutigen Films zusätzlich mit dem Wort Affenpuff bei Google eingibt, erfahrt ihr in unserer Folge über Helden, wenn dein Land dich braucht. Spannenden Fragen nachgehen, die mit Filmen zu tun haben. Achso, ich dachte, du sagst einfach nur, wo wir einen schlechten Film gucken und dann darüber reden. Das wäre eine Idee gewesen. Das wäre, Es wäre auch sehr abwegig. Ich meine, wer würde das jemals sagen, muss man halt auch mal so ganz klar herausstellen. Stop-Aus hätten wir ja damit zitieren können. Naja. Neue Musik. Mhm. Aus rein taktischen Gründen. Ja. Wenn wir die verraten würden, würden wir unseren Feinden nur mehr Munition liefern. Ja. Wenn ihr euch die nicht gefällt. Taktik. Verzeihung, ich weiß auch nicht. Wenn euch die Musik nicht gefällt, dann komponiert eigene. Schickt die uns und übertragt uns die Urheberrechte. Das wäre cool. Wir sind Multitalente, sogenannte Renaissance Mans und Renaissance Womans. Aha. Aber wir können nicht Musik. Nee. Ihr habt uns mehrfach singen gehört bisher an diesem Punkt. Und darum wisst ihr auch, dass wir das sehr gut können, aber wir können halt nicht komponieren oder so. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum die Leute diesen Podcast einschalten. Nicht unsere musikalischen Einlagen? Bist du sicher? Ich arbeite halt darauf hin, dieses Maß an fehlender Selbstreflexion zu erreichen, wo ich mir diese Fragen nicht mehr stelle. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht angelangt. Ja, du musst da auch dahin kommen, wo ich bin. Das ist wundervoll. Also ich kann auch, aber ich kann wirklich ansonsten nur Blockflöte ein bisschen spielen und das führt nirgendwo hin. Ja, aber selbst wenn du diese Blockflöte... Ich habe noch nicht mal meine Blockflöte. Eben, du hast keine Blockflöte. Selbst wenn du sie spielen könntest, wo ist diese Blockflöte? Ich habe auch keine Lust, eine Blockflöte zu kaufen. Auf die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nicht so gut spielen kannst hin. Das ist nicht so vielversprechend, ne? Ja, meine Blockflöte, die ich hatte, die war sehr vorne sehr angeknabbelt und angesabbert. Du hast natürlich recht, ich hab keine Lust, dass die Musik von unserem Podcast auf Blockflöte gespielt hat. Das ist... Schade. Ich meine, man kann dann natürlich auch fragen, warum fange ich hier an zu singen? Weil wir das sehr gut können, also, wie ich schon sagte. Kurze Antwort, Gehirnparasiten. Aber wie gesagt, vielleicht nicht die beste Idee. Urheber, nicht, dass wir das je gemacht hätten. Du hustest jetzt auch schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Schreibt uns, das muss uns dann natürlich gefallen. und ansonsten habe ich auch keine Lust, das zu benutzen. Aber falls ihr uns für eine Zukunft, in der ihr uns mit Geld unterstützen könnt, um da hinzuarbeiten, könnt ihr uns mit Arbeitsleistung unterstützen? Auf diese Art und Weise. Aber ich glaube nicht, dass uns genügend Leute hören, die nicht nur das entsprechende musikalische Talent haben, sondern auch unsere speziellen Bedürfnisse derart gut treffen. Aber vielleicht findet es heraus. Es wird sicherlich nicht zu eurem Nachteil sein, außer dass ihr an dem Musikstück keinerlei Geld verdienen werdet, damit wir... Geld verdienen können. Es ist ja so. Jetzt stell dir mal vor, wir würden halt wirklich irgendwie eine Paywall hochziehen. dann wäre das eines der Elemente, die uns dabei hilft, aus diesem Podcast Wert zu schöpfen. Natürlich. 90% aller Hörer haben jetzt schon wahrscheinlich aus Ekel abgeschaltet, weil ihnen deucht, dass wir schon voll die Monetarisierungspläne haben. Haben wir nicht. Ja, das ist auch vernünftig so. Drum, ja. Aber falls wir irgendwann mal, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir mal welche haben sollten, muss ich mich mit den letzten Folgen aus Gründen, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, nochmal an den Schnitttisch setzen. Sonst ist es Ärger. Mhm. Ich mag aber die Melodie, die wir eben gehört haben. Es ist halt auch, man hat auch sofort Lust, ja, auf seinem Trike zu spielen. Auf seinem Trike, genau. Mit seinem kleinwüchsigen Bruder, der Gary Oldman heißt. So eine Straße runter zu zwischen. Oder mit dem coolen Wohnmobil, das man mal irgendwie gewonnen hat, unter Umständen, die ich mich nicht gut erinnere gerade. Aber aber ich meine, klar, wenn jemand ein altes Keyboard zu Hause hat oder irgendwie so komponiert am Computer. Es sollte schon besser sein als ein altes Keyboard, das irgendwie zu Hause hat und auf dem er Laudato Si spielen kann. Ich weiß nicht, wie Leute heutzutage Musik machen. Wie gesagt, ich kann halt nur extrem... Mit Fidget Spinnern. Ach so. Ich kann halt nur engelsgleich singen, so wie du auch. Und mein Fidget Spinner ja mal ans Mikrofon halten. Ja. Es klingt nicht so gut, ne? Nee, aber es klingt. Scheiße. Man kann ihn zumindest hören. Weiß ich nicht, ob den die Hörer hören können. Aber ich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das... So viel Gerede über Audio. Aha. So viel Gerede über Audio, über Akustisches. Über Sachen, die wir nicht sehen können. Mhm. Sachen, die wir gesehen haben. Mhm. Gerade eben. Den Katastrophenfilm aus der Feder von lasst mich nicht lügen, Derek Meister. Ja, der ist und der Autor davon. Anderen, diesem anderen, ja, aber ja. Das ist auch nur der Co-Autor. Dieses Tab seit Wochen offen. Regie Hans-Jörg Thurm. Ach so, okay. Uh-huh. Der uns schon so manchen Schimanski Solo-TV-Film beschert hat. Uh-huh. Und unter anderem den Film 17, Mädchen sind die besseren Jungs, aus der dann später die Serie 18 allein unter Mädchen entstand. Was soll das überhaupt heißen? Mädchen sind die besseren. Was soll das heißen? Na, bitte antworte nicht. Das war in Zeiten Prä-Gender, Aufhebung der Gender Binarity. Schwer zu sagen, was das damals heißt. Ich glaube, auch damals hieß es so viel wie Come in and find out. Oder, genau, ja. Sun and fun in the sun. Sun and fun in the sun. Und die Wanderhure. Oh ja. Ja. Riesen Ding. Barfuß bis zum Hals, die Wanderhure, Beate Use, das Recht auf Liebe. Also halten durchaus. Unterschiedliche Filme übrigens. Die verbotene Frau, Wilsberg. Mord und Beton. Oh, meinst du, die Ketzerbraut ist verwandt mit der Wanderhure? Ich meinst gucke. Die kennen sich vielleicht? Es basiert auf einem, ja, auch auf einem Roman von Ini Lorenz. Ah, okay. Ini Lorenz, wer sie nicht kennt, und sie meint in diesem Fall kein weibliches Individuum, sondern tatsächlich zwei Leute. Hm. Wahrscheinlich die kommerziell erfolgreichsten Autoren in Deutschland. Was Belletristik angeht oder Fiction, Neusprech. Die sind unfassbar reich. Die müssen über ein Vermögen im zweistelligen Millionenbereich verfügen. Und schreiben halt diese historischen, diese Historienschinken. Ja. Mit ganz viel Rape. Und das weiß ich weiter. Nicht, aber das kann doch, sehr gut da sein. Da ist jede Menge Rape. Okay. Also der Grundkonflikt der Wanderhure wird unter anderem bedingt durch super viel Rape. Okay. Quasi die deutschen Grimms. Oh, weia. Mit weniger Drachen und Magic und dafür mehr Rape. Mhm. Und ich wollte jetzt gerade so noch mehr Rape-Witz machen, aber ich finde halt irgendwie, der Rape in Grimm-Büchern ist auch irgendwie so ein bisschen overstated manchmal. Also vielleicht irre ich mich. Oh, geht. Aber. Es ist nicht wenig. In der Serie wird tatsächlich erstaunlicherweise mehr geraped, ja. Mehr geraped. Genau, und deswegen, vielleicht deswegen. Aber so viel dazu. Ja, Ini Lorenz. Es ist ein Gruppenpseudonym, sind zwei Autoren, ein Mann und eine Frau, die auch als Paar liiert sind und die das fand ich immer ganz erstaunlich, die juckeln mit so einem Wohnmobil über diese ganzen Buchmessen und so weiter und geben da Signierstunden. Und die würdest du halt mit bloßem Auge nicht irgendwie als vergleichbar reich wie Stephen King, also jetzt gut, nicht Stephen King-Regionen, aber schon so, also wohlhabender als so mancher Literatur-Nobelpreisträger vermuten, weil die sehr, sehr unscheinbar aussehen. Die tragen halt so Howling Wolf Howling at the Moon T-Shirts und Lederwesten. und irgendwie finde ich das dope. Also den Schrott, den die schreiben, geht mir am Arsch vorbei, aber irgendwie finde ich den Lifestyle geil. Ja, ich auch. Man kann nur davon ausgehen. Halt wirklich, also die hat halt auch, der Reichtum ganz offensichtlich nicht korrumpiert. Man kann nur davon ausgehen, dass sie tatsächlich machen, was sie lieben, weil das klingt tatsächlich so auf alle Fälle. Und das notiere ich auch. Hat aber überhaupt nichts mit dem Film zu tun heute. Kein bisschen. Nö. Nicht ein Stück. Obwohl der Regisseur halt, wie gesagt, für Verfilmungen dieser beiden Herzensbrecher gesorgt hat. Und dein ehemaliger Kollege. Ja. Derek Master. Richtig. Meister. Aha. Der unter anderem auch den erotischen Thriller Dein Mann wird mir gehören geschrieben hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er das geschrieben hat, ehrlich gesagt. Also ich kenne Derek... Oh doch. Oh, okay. Ach so, du hast extra nochmal geguckt. Natürlich. Auf alle Fälle, ja. Derek Meister kenne ich tatsächlich von meinem allerersten Praktikum, Drehbuchpraktikum. Full Disclosure! Aha, ja, genau. Wir sind tight. Nein, wir kennen uns fast gar nicht, aber netter Typ. Und der hat damals für die Filmproduktionsfirma gearbeitet, bei der ich mein erstes Drehbuchlektorat-Praktikum gemacht hatte und hatte damals halt definitiv schon ein Händchen für so Genre-Stoffe und so TV-Movies, in denen es halt auch mal so ein bisschen höher herging. Und was meinst du damit? Niveauvoller? Nee, was ich damit meine ist, also... Okay, wir waren halt praktisch beide an der Entstehung des Erotik-Thrillers Dein Mann wird mir gehören, Ausrufezeichen, beteiligt, weil ich habe den Stoff damals, also zumindest so ein bisschen als Praktikantin mit lektoriert und er hat es geschrieben und ich bin in dem Film auch zu sehen für ein paar Sekunden, aber danach hat er sich halt sehr verlegt auf so actionreiche Stoffe, also so... ja, hier die Jagd nach dem Schatz der Nibelungen und so. Also ja, das ist halt so ein Typ für so Adventure-Event-Sachen so irgendwie. Und ja, ich fand das eigentlich immer cool, weil ich halt auch glaube, dass er halt also so in gewisser Weise getan hat, was er halt liebte. So, und ich fand es damals nämlich auch noch total cool, dass deutsche TV-Sender so diese Event-Movies und so machen. Ich kann nicht mehr so genau erklären, warum ich das so cool fand, aber halt so dieses Haar. So einfach so buntes Entertainment und so und finde ich gut, dass ich kann es nicht mehr erklären, weil... Naja, doch, also du kannst es schon erklären. Es hängt ja wahrscheinlich damit zusammen, dass es in Deutschland sehr, sehr wenig Genrefilme gibt und du Genrefilme ja magst. Das war's letztendlich. Das hast du jetzt gut auf den Punkt gebracht. Danke, dass du meine Gedanken für mich geordnet hast. Also ganz ehrlich, weil bei mir war es jetzt so, dass ich das Gefühl habe, ich hatte aber auch dem deutschen Kino gegenüber immer Vorurteile. Weil ich tatsächlich immer dachte, dass es halt nur so Filme sind, also so graue Filme über so ein... Hitler oder DDR. Hitler oder DDR. Oder halt eben so Filme über so einen traurigen Bauarbeiter, der in so einem grauen Setting irgendwie seine Leberwurststulle isst und dann so vor sich hin weint, während so ein trauriger Hund vorbeiläuft oder so. Also wo man halt anmerken muss, diese Skepsis ist nicht völlig unberechtigt. Okay, das erleichtert mich, weil das ist halt so mein Bild. Aber ich habe immer das Gefühl, ich bilde mir das ein. Ich weiß es nicht, aber gut, okay. Man hätte es gehört, wenn dem anders wäre. Mittlerweile sind es ja mehr so immer noch diese Leberwurst-Stullenfilme und dann halt zur Zeit eher so leichte Komödien. Ja. Wieder, weil die Genre... Immer so kammerflimmernmäßig merkt man, dass es in Deutschland noch Leute gibt, die Genrefilme machen. Und dann hört man jahrelang erstmal wieder nichts vom Genrefilm. Und dann gibt es halt, wie gesagt, nur diese üblichen Festival-Dinger. Und genau. Ich weiß, selbst RTL hat ja aufgehört, diese Event-Movies zu machen, soweit ich weiß. Also da sind ja einige Klassiker des Weltkinos bei rausgekommen, wie High Alarm auf Mallorca oder... Das Biest vom Bodensee. Das Biest vom Bodensee, ja. Ja, Ja, achso, und genau, und noch was anderes, was ich sehr mit deutschen Filmen assoziiere, halt Filme über... Und Adrenalin natürlich. Oh, ja, natürlich. Der krasse Adrenalinknaller Adrenalin, ja. Siehe unsere Podcast-Bibliothek. Achso, auch so ein deutsches Filmding, genau, der deutsche Film halt auch so schöne junge Frauen, die in Berlin so schlafwandlerisch so durch die Gegend wandeln und sich in der Clubszene verlieren und dann auch so im Dach stehen später. Ach so, wie Victoria. Ja, zum Beispiel, aber es gibt dort, ich habe auch schon andere Filme, so junge Mädchen, die auf so einem Club, die auch beim Clubben in Friedrichshain sind und dann irgendwie sich streiten und dann so schreien im Garten rumlaufen. Rattenkinder, oder so. Der neue Film von Fridolina Walterstein. Ja, Untersense. Oder ja, genau. Maurizio Wallenfallen. Maurizio Claudette. Ja, genau. Feinbein spielt die junge Chloe. Genau, die sich in den psychologischen Fängen des Clubbesitzers Pete. Nee, das ist schon zu viel Plot. Zu viel Plot. Die junge Chloe hat erlebt. Chloe ist erlebnishungrig und ihre Gier nach Erlebnissen und Gefühlen. Genau. Treibt sie in den Kreuzberger Techno-Club Untergrund. Und mehr Plot ist halt schon viel zu viel. Aber okay, wie wir schon gesagt haben, Helden. Wenn dein Land dich braucht, ist nicht so ein Film. Ist ein Genrefilm, und zwar dem Genre des Katastrophenfilms. Katastrophenfilm. Angehörig. Mhm. Ja. Und man braucht sich um einen Mangel an Plot gewiss nicht zu beklagen. Ganz gewiss nicht. Es war ein Film mit Überlänge. Er hat 2,5 Stunden gedauert. Aha. Und die sich auch als solche angefühlt haben. Aha. Und das hatte, ich meine, fairerweise muss man sagen, ich hätte es selber herausfinden können. Das hatte aber der Felix mir vorher nicht mitgeteilt. Und der Felix. Da hat der Felix nichts gesagt. Hat der Felix einfach mal nichts gesagt. Hier, guck mal hier, Helden. Und als du dann irgendwann einen Stopp gedrückt hast und ich habe gesehen, dass 50 Minuten um waren und es waren noch 130 Minuten übrig, habe ich kurz so einen Zorn empfunden. Aber ja, dafür sind wir da, dass wir das dann auch... Du hattest sehr früh im Film schon ziemlich einen Zorn empfunden. Du hast am Anfang gesagt, stimmt. Das wird bestimmt lustig. Und dann 2 Minuten, apropos of nothing, hast du gesagt, oh, ich hasse den Film so. Aha. Weil, wie gesagt, ich bin halt erstmal, war ich immer diesen TV-Genre-Film positiv eingestellt gegenüber. Und als wir dann anfingen zu gucken, wurde mir sofort klar, was aber auch, warum ich die halt andererseits auch nicht gucke. Und warum ich halt, das muss ich dazu sagen, US-Filme in diesem selben Style genauso wenig mag. So ein bisschen vorhersehbar meistens. Also vielleicht kommen wir, mein größtes Problem mit diesem Film war tatsächlich die Charakterisierung der Figuren. Aber wie du eben schon angedeutet hast... Welche Charakterisierung der Figuren? Ja, eben, ja. Exakt. und außerdem das, was du eben gesagt hast, dieses, die Vielzahl an Plots, die Vielzahl an... Es gibt so viel Plot. Ich habe versucht, die nochmal zu zählen. Meine Fresse, wenn Derek Meister in Plot bezahlt wurde, nach Plot bezahlt wurde, hat er richtig Asche gemacht. Ja, das ist sehr gut gemacht. Ja, wir möchten gerne 70 Plots. Oh, kein Problem. Für 70 Plots bezahlt werden. Nämlich den üblichen Satz für 1 Plot. Mhm. Und ja. Und wie gesagt, mir graut jetzt schon ein bisschen vor der Handlungsbesprechung. Und bitte seid geduldig, falls es dann in so eine Southland Tales-mäßige Erschöpfung ausartet an irgendeinem Punkt. Weil das passiert. Nein, muss es gar nicht, weil. Wir werden es sehen. Da reden wir halt, müssen wir quasi nur über Struktur reden. Wenn wir die Struktur des ersten Drittels einigermaßen ausführlich darlegen, haben wir im Grunde die Struktur des Films bis auf die letzten 10 Minuten oder so down. Du hast nicht unrecht. Und müssen dann halt eigentlich nur noch die Plotwendepunkte abarbeiten. Mhm. Es ist halt, wie gesagt, kein verfilmtes Traumtagebuch. Es ist, um es kurz zu sagen, Helden, wenn ein Land dich braucht, hat einen gewissen Ruf weg. Als eines der schlechtesten Event-Movies, die je gemacht wurden. Klassisches Catnip für die mittlerweile nur noch sehr, sehr rudimentär vorhandene Filmkritik in Deutschland oder Fernseh- oder Medienkritik, die den Film zum Anlass genommen haben, mal so einen Verriss rauszuballern und zu sagen, ja, RTL, völliger Schwachsinn und an den Haaren herbeigezogen und so weiter und so fort. Trash-TV. Ja, im Grunde das. Und ich habe mich dann so gefreut und gedacht, hui, das ist ja bestimmt toll, da kann man sich jetzt richtig... verbeißen drin und sagen, oh Mann, wie ist das blöd und es ist alles so scheiße und so unlogisch. Natürlich ist es unlogisch. Wer einen Roland Emmerich-Film oder Derivate davon anhand von Logik auseinandernimmt, geht das falsch an. Genau, also deswegen wollte ich auch sagen, ich finde nicht, dass viele von diesen US-Dingern besser sind. Eben, und also einige halt schon, vorwegzunehmen, der Film wird seinem infamen Ruf nicht gerecht. Ich wusste nicht, dass er diesen Ruf hat, aber wie gesagt, ich würde ihn auch eher einordnen in so eine Reihe von, okay, das ist einer von diesen saudummen Katastrophenfilmen. Ja. Aber von denen gibt es halt mehrere. Ja. Also ja. Es wurde sogar parodiert, bevor wir beide geboren wurden. Airplane. Ja, genau, ja, absolut. Also, Towering Inferno Parodie, das Genre ist ja schon sehr, sehr reich an Tropen und. Ja, und die Filme sind halt auch unplausibel und so. Also, es ist halt, immer unplausibel. Es ist halt immer unplausibel. Ja. Das macht die Plausibilitätslöcher natürlich nicht weniger störend, aber gut. Helden, wenn ein Land dich braucht, ist ein Film über das What-If-Szenario. Mhm. Was würde passieren, wenn am CERN ein schwarzes Loch künstlich geschaffen wird und dann außer Kontrolle gerät? Einfache Antwort, wenn es wirklich eine Masse erreicht, die dazu führt, dass es tatsächlich Materie anzieht. Und in dem Film wird am Anfang des Films wird suggeriert, dass es das tut. Sehr, sehr, sehr, sehr schön visualisiert durch eine Schokolinse, die ein kleines Kind bei einer Führung verliert, im CERN, in der Schweiz. Und dann halt in Richtung dieses künstlichen schwarzen Loches, das man sehen kann, was auch wieder. Nicht so. Schon, also wo man sieht, dass. Typisch für schwarze Löcher ist. Das Konzept von schwarzen Löchern wurde sehr, sehr dem Erwartungs-, also den Bedingungen angepasst, die ein Film halt normalerweise voraussetzt. Und um jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz grundlegend zu werden: Film ist nichts anderes als Licht, Schatten und Rauch. Und was beim schwarzen Loch, in der Umgebung vom schwarzen Loch, fehlt, ist Licht. Aha. Das wird angezogen. Knifflig. Und das ist halt blöd für Film, weil man braucht Licht für Film. Richtig. Und deswegen hat man sich als Autor, da hat Derek Meister sich wahrscheinlich gedacht, Moment, da muss ich etwas künstlerische Freiheit anwenden, weil sonst machen wir ein Hörspiel. Das wäre vielleicht physikalisch korrekter. Aber bei Hörspielen wird man leider nicht nach Plot bezahlt. Nee, also per Plot bezahlt. Ja. Wobei, Entschuldigung, dazu muss ich kurz sagen, nicht, dass ich meinen entfernten Bekannten hier verteidigen möchte. Als Geldgeil, nee. Das aber dieser beknackte Spezialeffekt ist nicht unbedingt auf dem Missfall dem Autor oder den Autoren gewachsen, sondern irgendwer musste sich ja irgendwas ausdenken, wie man das deswegen darstellt. Trennt man die Gewerke. Der Autor sorgt nicht für die visuelle, für die Visualisierung seines Buches. Das macht der Regisseur. Aber du hast natürlich recht, die Abwesenheit von Licht darzustellen, ist halt schwierig. Harter Keks. Also, und, deswegen, was passiert in Helden, wenn die Welt sich braucht? Wir haben den Large Hadron Collider am CERN in Genf. Mhm. Der existiert wirklich. Und er existiert im Film. Im Film wird er nun nicht so genannt. Mhm. Wahrscheinlich, weil keine Ahnung, vielleicht hat das CERN ein Urheberrecht auf sich selber. Das Europäische Kernforschungszentrum. Centre de Energie Radiation Nationale de, was weiß ich. Und da befindet sich der LHC. Sutterloh. Das ist der Sutterloh. Mhm. Das ist der Large Hadron Collider. Ja. Ein Teilchenbeschleuniger. Den kenne sogar ich und ich weiß nichts über was. Laut seinem Namen sehr, sehr groß ist. Ich bin, wie gesagt, kein Experte auf dem Gebiet der Physik, aber ich weiß genug über schwarze Löcher, um kurz umreißen zu können, wie sie funktionieren. Mhm. Schwarzes Loch entsteht dann, wenn sehr, sehr viel Masse eine, jetzt mal unter uns so kritische Masse erreicht. also zum Beispiel bei einem Stern. Ein Stern ist ein Himmelsobjekt, das brennt. Und bei dieser Verbrennung entsteht halt Energie und es wird Gas, also im Grunde Masse, verbrannt. Und diese Masse fällt dann quasi in diesen Stern hinein. Und das geht dann halt eine Zeit lang gut und irgendwann ist der Brennstoff aus. Mhm. Dann bläht sich dieses Ding auf und auf der Suche nach neuem Brennstoff frisst es die Umgebung auf, unter anderem auch Planeten. Und dann ist das Ding so aufgebläht, das hat so viel Masse angehäuft, dass diese Masse so eine Anziehungskraft an ihrem Kernpunkt hat, dass sie in sich zusammenfällt und quasi einen Sog entwickelt auf alles, was dann noch in ihre Nähe kommt und den sogenannten Gravitationshorizont überschreitet und in dieses schwarze Loch fällt. Das heißt, es werden am CERN schwarze Löcher geschaffen, die sind aber sehr klein und nur für Bruchteile von Sekunden auf einem auf der Nano-Ebene. Entstehen die für von dem Film oder vom echten CERN? Vom echten CERN. Okay. Und von echten schwarzen Löchern. Okay. Wow. Und am CERN werden halt Bedingungen wie zum Urknall geschaffen, so gut das künstlich möglich ist, allerdings das auf einer sehr, sehr kleinen Ebene. Die Sachen können gar nicht so außer Kontrolle geraten, weil man dafür halt, wie gesagt, die Energie von sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Kram braucht. Also wirklich, um so viel. Also man braucht halt sehr, sehr viel Energie, um sehr, sehr viel Masse zu verbrennen, um überhaupt auf die Größe eines schwarzen Loches zu kommen, das ausreicht, um, weiß ich nicht, Düsseldorf zu verschlucken. Oder so. Aber wenn man das erreicht hat, dann hat man ein schwarzes Loch geschaffen, das, wenn es sich in der Nähe von Masse befindet, keinen Grund damit hat, aufzuhören, seine Umgebung aufzusaugen. Und der Film hätte wenig Chancen, ein Happy End zu haben. Mhm. Wenn er mit tatsächlichen schwarzen Löchern zu tun hätte. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber vielleicht kannst du mir dazu was sagen. Ich glaube auch, dass man sich zum Beispiel vor einem schwarzen Loch, also einem tatsächlichen schwarzen Loch, wahrscheinlich nicht behelfen könnte, indem man sich an so einem Rohr festhält oder so. Wahrscheinlich nicht. Also es wird halt, der Film suggeriert, dass das schwarze Loch auch Luft anzieht. Das würde halt diesen komischen Sog erklären. Ja. Aber offensichtlich zieht es Luft besser an als feste Materie, was komisch ist. Also nach dem, was du mir gerade erzählt hast, wäre das... Ist innerhalb von Sekundenbruchteilen würde die Erde wahrscheinlich flump einfach weg sein. Ja. Übrigens, ein Aspekt noch zu dem Experiment, das wiederum halt in dem Film gemacht wird. Wäre an dem Punkt schon so weit eskaliert, dass... Ja, ich glaube halt auch nicht, dass wenn du halt in so einem Zimmer so ein schwarzes Loch... Also wie gesagt, es ist halt Quatsch, das zu besprechen. Wir haben jetzt dieses Konzept jetzt so erklärt. Aber gehen wir halt einfach zugunsten des Films geistig davon aus, dass es sich nicht um ein wirkliches schwarzes Loch handelt, sondern eher um so eine Art gefräßiges Stargate. Ist es halt, ja. Ja. Ich wollte noch sagen, aber ein Aspekt von dem Experiment ist halt noch, was die nämlich machen wollen, ist den Urknall zu simulieren. Weil das nämlich wiederum in die Themen des Filmes eingreift, weil der Film beginnt schon mit einem Voice-Over von einem unserer Helden, nämlich Hannes Jennecke, dessen Rollennamen ich mir nicht gemerkt habe. Der halt darüber reflektiert, der Mensch ist klug, aber ist er auch weise? Naja, die exakten Worte sind, wir Menschen gelten als die intelligenteste Spezies. Mhm. Was ich gerade demonstriert habe, ist die faktische Falschheit dieses Statements. Ich bin zum Beispiel nicht so klug. Und hat gesagt, wir spielen Gott, weil Gott zum Beispiel, es ist sogar vorgekommen, ich hatte gehört, dass in Indien sich... So ein junges Mädchen, so eine Teenagerin umgebracht hat, weil sie dachte, jetzt die Erde wird untergehen. Oh nein. Kann aber auch ein Hoax gewesen sein, ich weiß es nicht. Die Leute hatten ein bisschen Angst auf der Welt, als das anging. Aber diese Angst ist unbegründet. Weil. Weil der Large Hadron Collider angeschlossen ans Netz und angemacht wurde. Und ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also ich hatte das mal irgendwie irgendwo gelesen. Aber auf alle Fälle. Kann auch Quatsch sein. Das, was halt formuliert wird in dem Voice-Over am Anfang mit diesem "Wir spielen Gott", wird halt noch ungefähr 18 Mal betont werden in dem Film. Weil dafür, dass es halt relativ oft betont wird, kriegt der Film auch so eine. Komplett unverdiente religiöse. Total! So einen religiösen Spin, den er selber aber nicht so. Verzeihung. Der ist einfach den er selber nicht so richtig ernst nimmt. Mhm. Der halt nur sehr, sehr zweckmäßig mit eingebaut wurde. Also es fängt an mit einer Rede des Bundeskanzlers, der in dem ganzen Film nichts anderes macht, außer drei Reden zu halten. Aha. Einmal das Intro, weiß nicht, in welchem Zusammenhang er diese Rede hält, vielleicht irgendwie morgens beim Kacken. Ach, das war der Bundeskanzler. Ich gehe davon aus, dass das der Bundeskanzler war. Also, dann war es Hannes okay. Jenicke ist, ich weiß nicht, ob er, es würde halt viel mehr zu dem Blub passen, den Heiner Lauterbach. Der hält ja auch wirklich nur Rede in dem Film. Der den Bundeskanzler spielt in diesem Film. Richtig. Kein guter Bundeskanzler. Also nicht, weil Heiner Lauterbach so ein schlechter Schauspieler wäre, sondern weil es kein sehr kompetenter Politiker ist. Der Bundeskanzler ist einfach nicht gut. So der ist Punkt. Nicht gut. Wir fangen an mit einer Kamerafahrt über die Erde, um zu sehen, was auf dem Spiel steht, unser Planet. Und sind dann auch am Kernforschungszentrum CERN. Ja, ist ja so. Du guckst mich komisch an, aber es ist so. Ich habe jetzt auch keine Hitlerstimme imitiert, sondern versucht, mit Schweizer Akzent zu reden. Das war meine, deswegen habe ich so geguckt. Okay, das war schweizerisch. Okay, alles klar. Und an diesem, an dieser Variante, dieser fiktiven Variante des CERN ist um das CERN herum ein gigantischer Skatepark. Voll mit Rails und so weiter. Weil die Titan-Wissenschaftler halt auch gerne mal skaten gehen. Müssen ständig. Wenn sie den ganzen Brain-Kram machen. Ja, ja, es ist halt eine ganze Zeit lang Brain-Genius sein. Ist zu anstrengend. Muss zwischendurch auch mal ein paar Kickflips und Ollies machen. Ja, richtig. Und ein paar ordentlich schlange Grinds. Ja. Und andere Begriffe, die ich nicht kenne, aber du. Und es gibt halt auch eine Sandkiste, Können sie auch keinen Kickflip machen? Ein was? Ein Kickflip? Ich will die doch nur sehen, wie sie unseren Skatepark zertreschen. Ja, das ist so. Ich mach keine Dialekte, ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Es ist auch rassistisch. Genau, gegen Schweizer zum Beispiel. Ja. Und auf alle Fälle, ja, und es gibt auch eine Sandkiste, weil was man als nächstes sieht, ist halt eine Gruppe Kinder. Übrigens, wie ich nachgelesen habe, der Betriebskindergarten sind. Das ergibt auch Sinn, das stimmt. Das ist sogar, es geht ja. So. Warum werden die Kinder vom Betriebskindergarten durch die Firma geführt? Okay, das wiederum ergibt keinen Sinn. Ich meine, du kannst es einmal machen. Ja, das stimmt. Aber ich meine, normalerweise machen das ja die Eltern dann wahrscheinlich mit den Kindern. Ist das der erste Tag von den ganzen Kindern? Ja, das ist ziemlich komisch. Ich hatte nicht den Eindruck. Ja, und ich wusste auch nicht, warum dieses etwas ältere, nicht mehr im Kindergartenalter befindliche Mädchen dabei ist. Aber es wird, ich weiß, warum ist die, also ich meine... Welches Mädchen meinst du? Die Teenie-Bitch. Ach so, die ist ja, die soll mit betreuen. Ach so, die ist mit Kindergärtnerin. Soll sie, glaube ich, eigentlich sein. Ach echt? Weil, also wie gesagt, diese Kinder werden dann halt in dieses Forschungszentrum reingescheucht von diesem sehr bocklosen Teenager-Girl. Und man, in so einem Film sehr typisch, ich fand das halt extrem typisch aus irgendeinem Grund. Man weiß sofort... Unter anderem auch ein kleines Kind, das Mariechen heißt. Mariechen, genau. Willst du mal riechen? Hier, komm. Nimm mal einen Finger. Komm mal riechen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Warum hast du das jetzt in meinen Kopf gesetzt? Aber auf alle Fälle, man weiß halt sofort, dass die Jugendliche halt eine größere Rolle spielen wird, weil sie halt so krasse, enge Hotpants anhat. So enge Hotpants. Hotpants, ja. So wie wir. Vom Podcast machen erstmal die Hotpants anziehen. Sie immer Hotpants an, ja. Ohne Hotpants. Ooh, baby! Ja. Nee, aber ich meine, das, was sie anhat, ist so ein Katastrophenfilm-Outfit. Oh, schön lecker, Mädchen. Mit den Boots und den Hotpants und so. Oh, auf alle Fälle. Popos. Ja, definitiv. so ist das. Und, Teenie-Popos. Genauso wie später auf diesem Gurkenfeld diese Gurkenpflückerin gezeigt wird. Ja. Wo man halt einfach nur noch so eine Kamerafahrt an all deren Busen vorbei hat, wie sie sich über das Feld beugen. Was halt echt, das ist wirklich praktisch so eine Art Palette aus Boobs von so Gastarbeiterinnen ist. Egal. Aber The ja, Male genau. Gaze Exhibit A. Ja, also es ist halt, also doch, also ja. Aber es ist ein RTL-Film. Ja, es ist halt alles irgendwie so. Wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein Redakteur oder Producer von RTL, so sagt, immer dran denken. Ist oft auf RTL, nicht auf Arte. Ne? Tu dir mal was Feineres anziehen. Ne? Komm, ich hab da schon mal ausgesucht. So schöne Hotpants, so geil. Ja. Kann ja sein. Aber auf alle Fälle werden... Ich möchte nichts unterstellen. RTL hochseriöser Sender. Nee, also kommt auch fast nie vor, dass am Fernsehsender halt sowas wie zum Beispiel Busen oder also Möpse oder so in so Sachen reinmacht. Never. Um Gottes Willen. Aber nee, die Kinder werden halt von ihr da reingeführt und kriegen so eine kleine Führung. Und auch anwesend ist Kim Jong-il. Nee, also unter den Wissenschaftlern befindet sich unter anderem dieser sehr sympathische Moderator von, war das Viva 2? Kim Young Il. Il Young ja. Kim heißt der, glaube ich. Aber ja. Es ist, ja, aber du hast halt recht, es ist halt sehr. Il Young Kim. Il Young Kim, genau. Ist einer der Wissenschaftler. An so einen seriösen Pencil. Hat mittlerweile auch so ein bisschen, ich darf mir sowas eigentlich nicht erlauben, als Urteil. Aber ein bisschen wahrscheinlich nicht. Ach so. Ein bisschen flubby und ich dachte wirklich, du würdest irgendwas Rassistisches sagen. Ja, das hat man erwartet, aber dann in die Kurve genommen. Und nur was Lookistisches gesagt. Genau. Aber ja, der sieht so ein bisschen, das stimmt, dann so ein bisschen pummeliger aus in der Rolle. Aber auch anwesend ist halt Yvonne Katterfeld. Ja, Recurring Star. Mhm. Und eins muss man sagen, der Himmel war dunkel. Denn alle Sterne, alle Stars waren in Helden, wenn die Welt dich braucht. Wenn dein Land dich braucht. Oh, das ist so richtig. Recurring Star Yvonne Katterfeld, uns allen bekannt, also damit schließe ich jetzt die Zuhörer ausdrücklich mit ein. Aus dem Welterfolg U900 mit Atze Schröder als Nazi. Willkommen zurück. Oder hat sie Nazi gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Sie war kein Nazi. Sie hat aus irgendeinem Grund ein Auto gefahren. Das ist also Nazi-Auto. Sie musste einen Kuchen ausliefern. An Nazis ja. Tatsächlich allerdings, ja. Und wie wir auch alle wissen, sie schiebt uns immer die Wolken weiter, sonst sieht man den Sternenhimmel nicht. Und dreht so lange an der Erde, bis wir wieder bei ihr sind. Also wie jetzt. Liebe schiebe ich. Genau. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich finde es immer ein bisschen fiesig, über Yvonne Katterfeld lustig zu machen. Weil ich meine, sie macht ja nichts Schlimmes. Also Ich hatte jetzt auch bei dem Film ein bisschen kontempliert. Ja. Wie seltsam muss das für einen Menschen sein, wenn du in diese Rolle getypecastet oder zumindest von deiner Agentin und den Sendern, die dich für Rollen anfragen oder casten, in diese Ecke Mutter der Nation gelotst wirst, also die nächste Veronika Ferres, die nächste Uschi Glas zu werden. Das ist ein bisschen so und das ist schon. Was macht das mit dir halt, also jetzt nicht nur als Mensch oder so, sondern halt auch als Darsteller? Wie gehst du solche Rollen an? Und bei Yvonne Katterfeld muss man sagen, fand ich es in dem Film sehr erstaunlich, wie absolut ernst sie diese Rolle gemacht hat. Das war eine sehr, sehr schlechte Entscheidung. Das kann man so einfach sagen. Aus künstlerischer Sicht. Aber eine sehr, sehr gute Entscheidung aus Trash-Film-Sicht, weil sie hat wirklich diesen, es hat halt was von, also sie spielt halt wirklich Traumschiff-mäßig. Aha. So dieses melodramatische Changieren. So, hör auf, mich zu beleidigen. Du tust mir weh. Und ja, auch dieses. Dein Vater liebt dich doch, das musst du doch wissen. Und so eine Scheiße. Also, man erkennt halt schon, also grundsätzlich muss man sagen, es gibt nicht wirklich einen Darsteller in dem Film, der dieses Arnold Schwarzenegger-mäßige In on the Joke hat. Also, der tatsächlich overacted, weil er Kraft hat, dass er in dem Film wirklich overacten kann. Nee, alle Figuren in dem Film sind fürchterlich und das Schauspiel ist dem angemessen. Ja. Also es gibt halt wirklich kein Changieren, also kein Overacten, was halt wirklich kein Chewing the Scene oder so, außer von Yvonne Katterfeld. Und da ist es halt nicht geil. Was Genrefilme ja oft retten kann. Du hast dann diese eine Nebenfigur, über deren Szenen du dich dann immer freuen kannst, zumindest. Oder, ja, genau. Ja, du hast dann Effektsequenzen, die in diesem Film übrigens von PixZoom gemacht wurden. Und der ein oder andere richtig In-Depth-Profi, der müsste jetzt hellhörig werden, weil PixZoom die SFX-Firma ist, die auch für Game of Thrones die Computereffekte macht. The more you know. Ich meine, nicht, dass dieser Film aussieht wie Game of Thrones. Das wäre auch super, super dumm. Da noch so Drachen rumfliegen würden, wäre noch absurder. Also das logische Gefüge des Universums, in dem Helden, wenn er Land sich braucht, spielen würde, nicht zerstören, aber es wäre schon Quatsch. Das schwarze Loch hat Drachen geschaffen. Ja. Oh nein. Oh doch, jetzt wo du es sagst, wäre es ein bisschen geil, wenn es halt wirklich wie bei Half-Life 2 wäre und dann plötzlich so Dämonen. Creatures. Ja, nicht Dämonen, aber bei Half-Life 2 sind es ja Aliens. Aha. Bei Doom sind es Dämonen. Ja, und bei beiden wird im Grunde mehr oder weniger dasselbe gemacht wie in Helden, wenn dein Mann dich braucht. genau. der mir gehören wird. wird ja im Grunde auch nur so ein Riss in das Raumzeitgefüge geschlitzt und ist eher das Problem, was da rauskommt und dass man da reingehen muss. Aber mit diesen Fragen setzt sich der Film leider nicht auseinander. Es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja auch kein schwarzes Loch, es ist ja, wie du schon sagst, ein Movie-Movie-schwarzes Loch. Ja, also es ist ein Stargate. It's just your regular old Vortex. Your typical Stargate, genau. Auf alle Fälle. Oh Gott, ey. Ich habe wirklich Panik, dass ich diese Plots nicht durchkommen. Auf alle Fälle, gut. Ganz ruhig. Wir schaffen das. Die Kinder werden durchgeführt. Wir haben jetzt uns ein bisschen über die Karriere und das Mindset von Yvonne Katterfeld unterhalten, das, wie gesagt, immer noch Fragen in mir aufwirft. Und also Yvonne Katterfeld ist ja nirgendwo hingekommen mit diesem Karriere-Zwischenziel. Und hat sich dann wieder zurück auf die Musik verlegt, was dann auch wieder schiefgegangen ist. Mir tut sie ein bisschen leid, weil sie aus meiner Sicht jetzt nichts erkennbar verkackt hat oder falsch gemacht hat oder irgendwelche schlechten Karrieremoves gemacht hätte, womit sie diese ja mittlerweile schon recht überschaubare Activity verdient hätte. Na klar. Außer dass sie halt weird aussieht, aber das könnte man in manchen Rollen auch nutzen. Es ist auch nichts Schlimmes. Nee. Also. Aber. Ich meine, es ist halt einfach immer einfach, halt immer auf so Schauspielerinnen rumzuhacken. Eben, und so. Deswegen ja, habe ich mir gedacht, so. Wie muss das einen irgendwie ausweirden, wenn du halt so diese Rollenerwartung hast und vielleicht auch persönlich ein ganz anderer Typ bist? Vielleicht ist Yvonne Katterfeld ja privat drauf wie Ralle Richter. Gerne mal einer Barzen. Ständig mit dem Sterni irgendwie in der S-Bahn unterwegs. Ist gerne Schachschläge und Furz danach. Könnte ja sein. Oder, weiß ich nicht. Ja, und da... Und selbst wenn es nicht so wäre, wäre es ja trotzdem... Trotzdem immer noch seltsam, halt ständig in diese... Genauso wie es für Hilmi Sözer auch immer komisch gewesen sein muss, so als der eine Türke besetzt zu werden. Ja, Typecasting ist halt ätzend. Hilmi Sözer ist ein komplett artikulierter, geistig sehr wacher Mitmensch. Wo ich mich halt gefragt habe, so was muss das mit dessen Psyche angestellt haben, dass er in den späten 90er bis frühen Nullerjahre immer als so ein barely literal subhuman gecastet wurde. Das ist halt merkwürdig. Es muss sehr seltsam sein, das denke ich halt auch. Also ja. Der Large Hadron Collider, den wir jetzt einfach der Einfachheit. Ich habe immer gesagt Collider. Nennen, die im Film haben auch immer Collider gesagt, wahrscheinlich weil auch ein Copyright auf dem LHC draufsteht. Keine Ahnung. Aber vielleicht wollte man auch nicht zu freimütig diese Parallelen wählen, um kreativ freier sein zu können. Vielleicht hätte dann irgendein Schweizer Pedant den dann ständig ins Drehbuch reingeredet, so wie wie das US-Militär, damit man deren coole Panzers abfilmen darf, natürlich auch immer so ein kleines Mitspracherecht haben. aber wie gesagt, die absolut niederträchtige Ideologie des CERN will ich hier gar nicht ausbreiten. Was deren Kopf vorgeht, keine Ahnung. Ich kann nichts dazu sagen, ich verstehe. Sie spielen Gott, Alex. Verstehst du das? Ach so, stimmt. Sie spielen Gott. Sie haben die Weltmaschine erfunden und britzeln. Einer von denen sagt sogar noch, wir schauen dem Schöpfer über die Schulter. Dem lieben Gott über die Schulter, ja. Oh boy. Ein typischer Satz, den Wissenschaftler sagen würden. Absolut. Reden die ganzen also, wenn Sie mich fragen, was ich beruflich mache, ich bin Wissenschaftler, ich spiele Gott. Klar, wer kennt das nicht? Diese Scientists halt. Nummer eins Berufsmotiv ja. Für Wissenschaftler. Und die Kinder werden halt auch mal an diesem schönen LHC vorbeigeführt. Ich habe wie eben geschildert, dass ein kleines Mädchen, wahrscheinlich Mariechen. Willst du mal riechen? eine Schokolinse verliert und die Schokolinse ploppt dann an das Glas, als wenn dieses kleine, putzige, schwarze Loch halt Materie anziehen würde. Kein anderer Gegenstand in diesem Zimmer wird von dem Ding angezogen, außer dieser Schokolinse. Ein schwarzes Loch mag Smarties. For dramatic besonders purposes. Aber es kriegt keiner mit oder zeigt sich besorgt darüber, dass offensichtlich die Gesetze der Schwerkraft für diese Schokolinse keine Geltung mehr haben. Und die Kinder werden weitergescheucht Und dann fängt der Large Hadron Collider an, zu husten, beziehungsweise zu britzeln. Faxen zu machen. Was immer schon ein schlechtes Indiz ist. Wenn irgendeine Figur oder irgendein Gegenstand in einem Film hustet, dann wird er wahrscheinlich demnächst an Krebs sterben. Mhm. Und so ist es in Helden, wenn er Land dich braucht, auch. Kurze Zeit später stirbt der Large Hadron Collider an AIDS. Krebs. Und Satelliten fallen aus dem Himmel, unter anderem auch auf den Reichstag. Ja, der Reichstag und, wird zerstört. Und auf eine Gurkenfarm in Brandenburg. Jetzt, Entschuldigung, aber es ist immer, es ist eine Plotline, ich muss es so erzählen. Das galt nicht dir, es galt nicht dir, ja, es galt... Das ist schon klar. Dieses Gurkenfeld, das mit einem Establishing-Shot etabliert wird, wo wir acht Polinnen, die bauchüber über einem Gurkenfeld knien und ihre Gemüsetheke in die Kamera halten. Diese Gurkenplantage wird von zwei Brandenburger Kerlen geleitet. Kernigen Buam. Oh. Wovon der eine mit einem Mercedes-Cabrio auf die Auffahrt braust und damit halt schon gleich seine materialistische Gesinnung dem Zuschauer präsentiert. Richtig. Der Bruder schimpft ihn dafür aus, dass er all die Gewinne aus ihrem Gurkenbusiness in Tant investiert. Tant 3. Und nicht in den heimischen Betrieb, um ihn zu expandieren. Weil der Bruder liebt das Treadlife. Ja. Er ist der Treadbauer. Und da haben wir einen Konflikt. Der sehr, sehr nützlich ist und viel zu diesem Film beiträgt. Sehr viel, ja. Umschnitt nochmal, wie gesagt, wir haben das eben erwähnt, der Reichstag wird von einem Satelliten zerschossen. Wer hat neben dem Reichstag, der vom Satellit zerschossen wird, eine Baustelle? Du sagst, dein Blick sagt es mir schon, Hannes Jenicke. Hannes Jenicke, Bob der Baumeister. Aha. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich so gucke. Ich habe überhaupt keine Meinung zu Hannes Jenicke. Also ich weiß gar nichts. Also das, was mir immer als erstes einfällt bei Hannes Jenicke, ist, dass es irgendeinen Film mit ihm gibt, wo er so einen unsympathischen, sadistischen Polizisten spielt. Ich weiß nicht, welcher Film das ist. Diese Anekdote ist jetzt überhaupt nicht konstruktiv. Knocking on Heaven's Door. Okay, danke. Ja, okay. Ja. Und das ist das Einzige, was mir einfällt zu Hannes Jenicke. Wo ich immer als erstes dran denken muss, wenn ich an Hannes Jenicke denke. Ist der Affenpuff. Wie du es schon sagtest, wie du schon angeteased hast. Ich hatte ständig, ich weiß gar nicht mehr, warum ich immer diese Assoziation hatte zwischen Hannes Jenicke und dem Wort Affenpuff. Ja, weil ich zwischendurch mal, irgendwie hatte mal einer so einen Witz gemacht, so Hannes Jenicke mit seinem Affenpuff. So Affenpuff ist ein lustiges Wort. Und sowas bleibt halt also bei mir, zumindest in meinem Echsenhirn, bleibt es halt hängen. Und ich habe heute mir mal die Mühe gemacht und Hannes Jenicke und das Wort Affenpuff bei Google gesucht. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Hannes Jenicke mit seiner Orang-Utan-Menschenaffen-Rettungsorganisation einen Affenpuff. Entschuldige bitte, ich weiß auch nicht, warum ich so lachen muss. Aber die Formulierung Affenpuff stammt von dem Bildredakteur, von dem Bildreporter, der den Artikel geschrieben hat. Ich habe ihn mir nicht ausgedacht. Und irgendwie hat diese Tierschutzorganisation, das ist eigentlich nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Auf jeden Fall hat diese Tierschutzorganisation eine Affenbordell in Indonesien hops genommen und die Tiere befreit. Und in dem Artikel stehen halt auch wirklich unglaubliche Sätze, die ich nie dachte, dass ich in meinem Leben mal lesen würde über Orang-Utans, die halt rasiert wurden und dann Sexsklaven arbeiten mussten. Wie gesagt, ich komme sowieso in die Hölle. Ich weiß gar nicht, warum ich so davon lachen muss. Aber es klingt wie ein Plot aus South Park. Meine Theorie dazu ist, dass ich entweder das South Park denke oder dass du halt so lange diese Assoziation im Kopf hattest und das Payoff dann halt so dermaßen das war, was man so halt hart denkt, wenn es das ist. Und es ist halt irgendwie nichts daran ist witzig. Makaber. Nee, es ist furchtbar. Aber auf alle Fälle, Hannes Jenicke hat halt eine Baustelle direkt neben dem bald zerstörten... Kein Affenpuff, sondern eine Baustelle, genau. Ja, ist ja auch wenn der Retter der Affen. Aber vor dem demnächst zerstörten natürlich, Reichstag. Natürlich, nie hätte ich etwas anderes behauptet. Nicht, dass es halt sich lohnt, da mehr Wörter für zu verschwenden. Aber es gab halt dann so eine komische Szene, wo er will zu einem Vorstellungsgespräch, weil er will ein besseres Leben für sich und seine Tochter. Und dann sagt halt, oh mein Gott, ey. Größten Affenpuff Berlins, dem Art, Moment, sonst dem Artemis. I show myself out. Continue. Es ist so banal und langweilig, aber halt, ja. Banane? Fuck! Nee, also Hannes Jennecke will halt zu einem Vorstellungsgespräch und der Vorarbeiter auf seiner Baustelle sagt den für mich komplett unglaublichen Satz halt, nee, du kannst erst ein Vorstellungsgespräch machen, wenn das Haus hier fertig ist. Das ist, wie gesagt, eine Großbaustelle. Ja. Und es ist halt so, okay, du baust jetzt schön in den nächsten 5 Monaten dieses Haus fertig und dann kannst du, aber es ist auch egal, weil der Konflikt zwischen den beiden, wo Hannes Jennecke, glaube ich, kündigt oder gefeuert wird oder ich weiß es nicht was, dann geht egal. der Reichstag, also weil ein Satellit drauf fällt, ist der Reichstag kaputt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, darüber habe ich mich gefreut, weil das sind halt, wenn ich schon so einen deutschen Deutschland sehen, muss sterben, genau, damit Deutschland wir leben können. Nee, aber auch dann, wenn ich so einen Katastrophenstreifen aus Deutschland sehe, ist das was ich erwarte. So wie es bei diesem blöden US-Film auch ist, dass ich halt Sehenswürdigkeiten, die ich kenne, sehe, wie sie kaputt gemacht werden. Ich meine, es ist schon okay, der Reichstag explodiert, meine Güte. Abgesehen davon, dass natürlich halt mich genau aber der, nicht traurig der Punkt, an dem mir dann halt tatsächlich anders wurde, war, als ich dieses abgestürzte Flugzeug vor der Siegessäule in diesem Vogelperspektive... Shot gesehen habe, dann ich so, ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie bringt es nicht mehr so viel Bock. Es ist halt schon so diese ganze 9-11-Scheiße. Nee, also das wollte ich auch noch sagen. Also später, also wie gesagt, an dem Moment, wo der Reichstag halt kaputt geht, ist natürlich ganz Deutschland in Alarmbereitschaft und so. Der Kanzler wird auf den Plan gerufen und so. Aber es gibt danach tatsächlich ziemlich lange Sequenzen, die tatsächlich so dieser 9-11-Katastrophenporno sind, wo man halt dann halt so Schutt und Asche und so weinende Kinder und so schreiende Frauen und es ist mega langweilig, weil es halt, ja, es ist auch nicht gut emotional belegt durch irgendwas. Aber das Geile ist halt, es ist eine dieser subtilen. Der Film ist mir persönlich, muss ich jetzt schon vorwegnehmen, ist mir nicht hurra patriotisch genug. Wenn damit haben sie nicht so viel wenn gemacht. Wenn der Film Helden, stimmt, wenn dein Land dich braucht, so heißt, müsste der eigentlich wirklich komplett entgrenzt, so Dinesh D'Souza mäßig, yeah, Deutschland sein. So wie die US-Filme halt. Ja, aber selbst die üben halt mehr Zurückhaltung manchmal, als man ihnen unterstellt. Mhm. Und der Film versucht uns dann zwar mit diesem patriotischen Angle zu kitzeln, aber so richtig, richtig geil, schamlos eingelöst wird es nur an dieser Stelle, wo man... Ich meine, natürlich, es sind die Trümmer des Reichstags. Mhm. Also in der Hinsicht ist es halt schon klar, wenn man einen gigantischen Bundesadler mitten im Bild hat und eine seltsam aufrecht stehende Deutschlandfahne. Aber es ist halt trotzdem bloody disgusting, weil du hast halt dann diese 9-11-mäßigen Chiffren von den Ascheflocken, die den Leuten auf den Kopf fallen. Ja, genau. Und den Feuerwehrleuten, die durch die Gegend laufen und so weiter. Und das ist halt dann... Siehst du dann irgendwie so einen kleinen Timmy, der mit verbogenen Armen so halb auf dem riesigen Bundesadler aus dem Plenum des Reichstags liegen. Und Hannes Jennecke, wie er auf dem Weg zum nächsten Affenpuff, den er absetzt. Oh mein Gott. Jedenfalls dann halt auch noch eine Deutschlandfahne vorbeiläuft. Aha, ja, okay. Du bist wie dieses schwarze Loch, du bist außer Kontrolle, wenn du diesen Trigger erhältst. Ich bin instabil, ja. Naja, aber du hast recht, also ich finde es halt auch interessant zu beobachten, weil ich hatte das selber halt, dass halt so ein deutscher Katastrophenfilm kann halt nicht so hurra patriotisch sein, because of the implications. Och, und, der könnte. Und ich fand es eigentlich, ich wollte es dem Film eigentlich zugute halten später. Das hab ich aber auch, es wäre lustiger gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Das habe ich nämlich gehofft, dass der Film so richtig so America fuck, ja, so Team America nur in Ernst richtig schlant abgeht. Wo der Kanzler auch noch so ein Kampfjet in das schwarze Loch fliegt oder so. Und da würde ich dem Autor sogar sogar guterdings unterstellen, dass er die ganzen Stellen, also man merkt denen an, dass die nicht mit besonders viel Hingabe und Liebe geschrieben wurden, wo der Film halt an den Patriotismus seines Publikums appelliert. Wir kommen da später nochmal kurz drauf zu sprechen. Ich denke auch. Ja. Weil wir jetzt am besten weiter mit dem tollen Plot gehen. Und der Gurkenhof wird auch zerstört von einem Satelliten. Ein Schrapnellteil entweder des Satelliten oder des Gurkenhofes. Man weiß es nicht. Bohrt sich in den Unterschenkel des materialistischen Gurkenbruders. Und wir haben eine Notsituation. Er ist auf dem Land, es gibt keinen Arzt. Die Kommunikation ist zusammengebrochen, wie wir als Zuschauer schon wissen, aber die Figuren erst einige Zeit später erfahren, weil das Handynetz und Kommunikationsnetz ausgefallen ist wegen eines elektromagnetischen Pulses, der halt vom schwarzen Loch ausgeht, weil es halt gerülpst hat oder was weiß ich. Ich bin froh, dass du die Sachen gemerkt hast. You don't need to be in the know about the details of all of this. It's horseshit. Aber das, wie gesagt, ich habe selber den Fehler gemacht und mich darauf eingelassen, diesen Aspekt halt auch ernst zu nehmen. Zumindest in einem Ausriss. Aber das ist halt einer dieser Punkte, wo Neil deGrasse Tyson sagen würde, Moment. Ja, Neil deGrasse Tyson hat jetzt Hannes Jenicke war niemals Kunde in einem Oh Gott. You brought it back. Oh Gott, es ist schrecklich. Oh. Schrecklich komisch. Es ist schrecklich. Nur schrecklich. Jetzt fange ich auch schon an, ey Mann. Jedenfalls EMP und so weiter, sie kriegen keinen Arzt. Der Gurkenbruder ist, wir ahnen es schon, kein sehr langes Leben noch beschert. Das Wichtige ist auch übrigens, also neben dem Schrapnell- oder Gurkenhofstück, das ihm im Bein steckt, er hat die ganze Zeit diese Wunde an der Flanke, die er aber niemandem zeigt. Ach, das auch noch? Ja, das war, die hat doch diese super nasty Wunde. Ich dachte, Wunde. Das wäre das. Ich dachte, das wäre am Bein. Nee, das ist seine... Okay. Warum dann ist es die Niere. Das ist mega egal. Ja, es ist wahrscheinlich die Niere. Aber es führt zu seinem Ableben später im Film. Das ist richtig. Spoiler! Aha. Und wieder Szenenwechsel. Wir sind im Bundesamt für Satelliten. Ja, was auch immer. Raumfahrttechnik. Und Christiane Paul, die stellvertretende Staatssekretärin für Satelliten, ist gerade Satellitenshit am Machen und in dem Moment fällt ihr auf, oh, die fallen ja alle runter. Ja. Ja. Besser hätte ich es nicht sagen können. Wieder Szenenwechsel. Aha. Also sie sagt, nee, Moment, doch. Wir sind wieder... am Large Hadron Collider, wo die Mad Scientists, Gott, ich soll das echt sein lassen, anfangen, die zweite Stufe des Experiments zu begehen und den Lautstärkeregler des schwarzen Lochs oder der Gottesmaschine auf 11 drehen. Ich hätte genau dasselbe Science. Gesagt. Oh mein Gott. Und es geht alles kapeister. Ja. Shit's fucked up. Mhm. Gordon Freeman, der metaphorische Gordon Freeman hat den metaphorischen Phasen des Kombumbulator in den Laserstrahl geschoben und alles gefickt. Mhm. Alles ist haram. Und das schwarze Loch fängt an, sein zerstörerisches Werk zu tun, ganz, ganz langsam und nur sehr, sehr selektiv, was sein Futter angeht. Mhm. Ja, also es ist dann halt noch so, dass genau, dass Viva-Moderator, der wird halt dann noch irgendwie von dem schwarzen Loch so angezogen und man denkt so, oh, das ist jetzt der erste richtig krasse Tod oder sowas und dann wird er einfach davon wieder abgestoßen, weil ja, irgendwie gefällt dem schwarzen Loch, dem Star geht das nicht so richtig. Zwischendurch, also stimmt, Christiane Paul hat ihrem Chef, der auch von so einem bekannteren Schauspieler gespielt wird, dessen Namen ich nicht kenne, weil ich das nicht weiß, halt ihm erzählt, dass die Erdanziehungskraft irgendwie plötzlich viel höher ist als früher, weswegen die Satelliten alle runterfallen. Kadöns. Aber dann geht das Stargate, geht Kap Heister. Hannes Jannecke derweil rettet in diesem 9-11-Szenario, das wir haben. Natürlich rettet er das süße Mädchen. Also halt nicht so ein süßes kleines Mädchen, das halt so verängstigt, weil natürlich nicht irgendwie so hässliche Leute, die in den Trümmern sind, sondern halt das süße. Er ist ja auch ein Vater, das süße Kind. Und bekommt halt einen Anruf derweil von seiner Schwester. Und seine Schwester, wie sich herausstellt, ist Yvonne Katterfeld. Yvonne Katterfeld ist seine Schwester und dieses Sie sehen sich auch sehr ähnlich. Definitiv, auch altersmäßig sehr nah aneinander und so. Und diese bratzige Teenagerin, die halt, glaube ich, irgendwie so 2 Jahre jünger ist als Yvonne Katterfeld, ist halt Hannes Jänikes Tochter, weil es gibt halt keinen Helden in einem Actionfilm, der nicht irgendwie so ein Ding hat, dass er dringend zu seinem Kind hin muss. Das gibt's nicht. So, muss immer darum gehen. Ja. Und genau, seine Schwester und seine Tochter befinden sich halt beide in CERN praktisch. Und dann geht da halt so richtig der Bär los. Und, ja, in Salzburg findet eine Sicherheitskonferenz statt, wo aus irgendwelchen Gründen nicht der Verteidigungsminister, sondern der Kanzler selber anwesend ist. Verteidigungsminister kein Bock, krank, ja. Dünnschiss, weiß ja. Man nicht. Und dann schickt er natürlich nicht seinen Stellvertreter, sondern seinen Vorgesetzten, ergibt Sinn. Da wird der Kanzler unterrichtet, dass Deutschland gerade abkackt. Mehr oder weniger. Ja. Und der Kanzler denkt sich, oh. Und Umschnitt. Das wieder ist bei Christiane Paul. Ja, das ist das. Christiane Paul ist vom Satellitenamt in Berlin den weiten Weg zum Kanzleramt gefahren, das nicht weiter beschädigt wurde durch einen komplett explodierenden Reichstag. Wer sich jetzt einigermaßen nochmal zurückruft, in welcher räumlichen Nähe sich all diese Gebäude zueinander befinden. Die räumlichen Verhältnisse in diesem Film machen sowieso keinen Sinn. Nein. Also überhaupt nicht. Du fährst halt auch von Salzburg nach da und da. Die Leute brauchen 15 Minuten. Von Berlin zum Tropical Islands länger als Leute vom Schwarzwald zum Tropical Islands. Ja. Kommt dann aber vom Tropical Island mega schnell nach Genf und so. Also es ist halt alles irgendwie, es ist fucking insane. Jedenfalls fährt Christiane Paul beim Kanzleramt vor, weil der Kanzler mittlerweile aus Salzburg wieder nach Berlin im Kanzleramt sich das alles nochmal erklären lassen muss. Wir haben das Konzept das filmische Konzept des Teilchenbeschleunigers zuerst in dieser Sequenz mit den Kindergartenkindern aus dem Betriebskindergarten erklärt bekommen, wo die Kinder quasi das Audience Surrogate waren. Also genau, ja. So kleine Doofies, so wie wir Zuschauer, kriegen dann nochmal das Konzept der Goldesmaschine erklärt. Dann kommt Christiane Paul um Heiner Lauterbach, wiederum dem sinnbildlichen Kind in dieser Szene. Ja. Und auch wieder Audience Surrogate, uns das alles nochmal zu erklären. Ja. Und der Reichskanzler Heiner Lauterbach hat ungefähr so das Reaktionsspektrum, was Solid Snake in Metal Gear Solid 2 hat. Und das Metal Gear Solid 1. Fragt die ganze Zeit nur, stellt die ganze Zeit nur Gegenfragen. Hä? Was? Verstehe ich nicht. Können Sie mir das nochmal erklären? Und? Hä? Und nun? Was nun? Und sieht halt die ganze Zeit einfach so überfordert aus. Und reagiert teilweise auch gar nicht mehr verbal. Die meiste, mit Ausnahme der Reden, die Heiner Lauterbach hält als Kanzler in dem Film, müsste sein Dialog wirklich sich auf 3 Worte beschränken, die er kurz mal sagen. Der Rest ist halt einfach nur, wie er in die Gegend glotzt. Und ich habe dann immer mir vorgestellt, wie er diese hopp, springt das Wiesel in seinem Kopf immer abspult. Weil was würdest du als Bundeskanzler, der sich jetzt damit konfrontiert sieht, dass von der Schweiz ausgehend ein schwarzes Loch wahrscheinlich unsere gesamte Existenz auffressen wird, was willst du dann machen? Der Kanzler entwirft einen, ich sag mal, etwas zu kurz gedachten Plan im Ansatz. Er sagt, wir müssen das alles politisch lösen. Auch ein interessantes. Wo ich mich halt frage, what the fuck, du? Ja, wie, was? Hast du verstanden, was Christiane Pauli erklärt hat? Nein, hat er nicht. Willst du Schlichtungsverhandlungen mit einem nulldimensionalen Punkt aus gigantisch viel Masse führen, das nicht auf Sprache reagiert, sondern im Grunde nur auf gar nichts? Nee, das ist ein schwarzes Loch. Das ist mächtiger als wir alle. Wie will man ein schwarzes Loch mit politischen Mitteln lösen? Das ist es geht wahrscheinlich darum, dass er irgendwie mit der Schweiz in direkte Verhandlungen treten will, damit die irgendwie konsequenter gegen das schwarze Loch vorgehen, wo 2 Sachen, Die Schweizer sind sowieso, ohne jetzt ihnen zu nahe treten zu wollen, wir haben Zuhörer in der Schweiz. Grüezi. Sie sind jetzt nicht unbedingt als das dynamischste und zackigste Volk bekannt. Wenn ich jetzt erstmal irgendwie mit den Schweizern reden will, das führt zu nichts. Er würde wahrscheinlich auch mit so einer drängeligen deutschen Art auch eher auf Ablehnung stoßen. Und selbst für den Fall das, was wollen die Schweizer denn dann machen? Die können ja dann auch nur daneben stehen und sagen, joch, ja. Nun. Außerdem, ich meine, der ganze Film müsste eigentlich, da ja diese CERN-Katastrophe in der Schweiz passiert ist. Jetzt sprichst du etwas sehr, sehr Wichtiges an. Müsste in der Schweiz passieren. Aber da es halt nicht so wichtig ist, was mit der Schweiz passiert, ist es halt Deutschland. Ja, es geht darum, wer sich viel, viel größere Sorgen machen müsste, wären Österreich und die Schweiz. Ja. Für die ist das richtig. Der Film müsste heißen Helden, wenn die Schweiz dich braucht. Ja. Weil Deutschland ist wirklich nur peripher betroffen. Die Auswirkungen, die Deutschland zu spüren bekommt, der Film reißt das auch nur kurz an, müsste Italien, der Balkan und Frankreich genauso, wenn man einfach von einem kreisrunden Radius ausgeht, weil warum sollte man das nicht? Everything else is horseshit. Ja. Aber der Film heißt halt nicht so. Es müsste eigentlich ein unglaublich im Schweizer Sinne patriotisches, eidgenössisches Fest der Liebe für den Schweizer Bund sein. Gesundheit. Und nicht unbedingt krampfhaft die Deutschen und deren unglaubliche Heldenhaftigkeit die Deutschen in den Vordergrund rücken. Ja. Es ist viele Österreicher, der Film spielt, weil er also zumindest ein FX-Studio in Salzburg sich befindet und wahrscheinlich auch österreichische Filmförderung in diesen Film mit Einfluss aus nichtigen Gründen in mehreren Szenen in Salzburg. Aber was Österreich dazu einfällt, wird offen gelassen. Österreich ist wahrscheinlich schon komplett untergegangen, ja. Aber es ist halt nicht so wichtig. Genauso wie in einem US-Katastrophenfilm ja auch nie wichtig ist, wenn Kanada in einem Feuersturm vergeht. Wichtig ist, dass in New York die Freistatue umgefallen ist. Also wie es halt einfach so ist. Aber das ja, kann man in mancherlei Hinsicht verstehen, wenn die Katastrophe sich halt auch konkret da abspielt. Aber ja. Also die Schweiz ist noch viel, viel massiver gefickt von der ganzen Sache als Deutschland. Und es ist, wie gesagt, es befindet sich ein Masse-Vortex in der Schweiz. Jesus. Ja, das sollte die Schweizer halt sehr besorgen, ja. Das stimmt. Auf alle Fälle, Christiane Paul unterbreitet so einem relativ verständnislosen Bundeskanzler dann noch ihren coolen Plan. Weil sie ist ja der Science-Geek. Ja. Und sie weiß halt zufällig, dass bevor beim Collider halt alle Computers ausgegangen sind, hat wahrscheinlich irgendwer, weil das halt auch so crowdsourced wird oder was weiß ich, die Abschaltcodes für diesen Collider-Dings bekommen. Es fallen die Worte Distributed Computing. Okay. Wird halt einfach nur so in den Raum geworfen, was ist, in welchem Zusammenhang das ist. Also wenn es Distributed Computing wäre, dann sagt das ja erstmal nichts aus. Ist die Netzinfrastruktur des CERN noch übers Internet erreichbar? Ja oder nein? Ich hatte jetzt gedacht, wenn nein, halt, dann könnte man auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich das interne Netz zusammengebrochen ist. Und bei Distributed Computing wäre ja dann nur der Vorteil, ach, ist ja auch egal. Das geht erheblich weiter, als ich jemals das verstanden hätte. Aber wichtig ist nur, dass wahrscheinlich irgendein völliger Normalmensch, dessen Computer aus irgendeinem Grund eingeplagt ist in CERN, halt die Abstellcodes für diesen Collider erhalten hat. Und das führt uns zu einer der weitaus unsympathischsten Figuren in diesem extrem unsympathischen Ensemble, nämlich dem jungen Hacker, keine Ahnung, Tinnitus 66 und 69 oder so. Nee, Skull 666 heißt der, der sich gerade voll geil eingehackt hat, Alter, in den Weed Lord, Boner, Hitler, Maga, 420. Himmler PPK 69, der sich gerade voll geil eingehackt hat in das Mainframe von dem Collider und zufällig natürlich diese Codes hat. Aber er ist vor allem auch sehr horny und geht deswegen erstmal ins Tropical Island mit seinen Freunden, um zu bumsen. Offensichtlich ein Swingerclub ist und kein Spaßbad. So wie es da halt, also die Theorie, die ich habe zu diesen Szenen aus dem Tropical Island, die alle unerträglich sind, ist halt tatsächlich, dass diese Jugendlichen in so einer Art Kinder des Zorns Szenario das Tropical Island einfach übernommen haben und genau, und da jetzt einfach leben und sich fortpflanzen und so. Also, kiffen ja, und so. Kiffen, ja. Ja, und am Beckenrand anfangen zu ficken. Am Beckenrand Sex haben und dann später in so einem komischen in so einem komischen Himmelbett mit so Moskitonetzen. Du kannst ja in Tropical Islands durchaus übernachten. Ja klar, die haben Zimmer, das stimmt. Nee, die haben keine Zimmer. Du kannst halt in dem Tropical, diesem Spaßbad, in diesem künstlichen Strandgelände, kannst du zelten zum Beispiel oder wahrscheinlich auch in so einem Himmelbett pennen. Und es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn Leute halt in dieser Umgebung halt auch einfach anfangen zu vögeln. Aber wahrscheinlich würden sie vom Personal darauf hingewiesen werden, das zu unterlassen. Was ist das denn für eine Sauerei? Hören Sie mal auf, hier zu ficken. Man kann es überall hören. Wir sind hier in einer gigantischen Halle. Und nicht in einem Affenpuff. Komischerweise muss ich jetzt nicht lachen. Weil der Gag, den ich meine, war so schlecht. Ich hatte eben eine richtig coole Idee für so ein Shoutout und die habe ich verpasst und deswegen wollte ich es jetzt machen. Mhm. Und es ist einfach nicht so gut wie das, was ich eben im Kopf hatte. Egal. Auf alle Fälle, dieser junge Hacker ist halt so ein Juvenile Delinquent, aber halt auch nicht so sympathisch, sondern einfach nur so ein Arschloch irgendwie. Die Polizei kommt bei ihm vorbei, weil er ein Motorrad geklaut hat. Dann rempelt er die um und rennt halt einfach weg, was auch immer eine intelligente Idee ist. Und geht halt ins Tropical Island. Ja, weil er vorher mit seinem Kumpel im Chat darüber geredet hat, dass sie jetzt unbedingt dass die Mädels voll horny sind. Und, ja, und er hat dann aber auch nochmal gesagt, das fand ich auch sehr, sehr witzig, diese fucking Notizen, ja. Mit den Collider-Jungs ist nicht zu spaßen, die schicken dir die Bullen auf den Hals. Mhm. So richtig, richtig Hardcore-Physiker. Ja, klar, die Collider-Jungs, die machen sofort hier am Maschinengewehr. Don't fuck with them. Die spielen Gott, wie du schon siehst. Ja. Wenn man schon diesen Gott-Komplex hat, sehr gefährlich. Ja, die Teens sehen dann auch im Fernsehen, während sie im Tropical Island sind, dass der Bundestag kaputt ist. Der Bundestag kaputt ist. Schlandgeddon. Schlandgeddon sehen sie. Und was ist die Reaktion darauf? Dieses Mädchen, mit dem der Hacker unterwegs ist, sagt halt zu ihm so, ey, komm mal mit, du wirst doch nicht als Jungfrau sterben. Was eine extrem organische Reaktion ist. Nee, ich meine, stimmt, nee, sein Kumpel denkt, die Aliens kommen und dann sagt sie halt, ja, er soll ja nicht als Jungfrau von Aliens gefressen werden. So, und ja. Das, also, schön, das habe ich halt nur hervorgehoben, weil ich diese Szene halt wirklich abartig schlimm fand. Da gibt's noch so einen Sideplot mit einem Flaschensammler vor dem Adlon. Mhm. Der wird allerdings auch nur irgendwie als Running Gag immer wieder aufgegriffen, weil... es lohnt gar nicht, es lohnt gar nicht, das zu erklären. Es gibt halt so einen Penner, der vom Adlon im Mülleimer rumbuddelt und nach Flaschen sucht und dann kommt so ein Schickimicki-Pärchen im Auto vorgefahren. Ich erkläre es doch. Und das Auto wird halt von Bruchstücken von dem Satelliten getroffen, nachdem es halt den Penner irgendwie angemacht hat und irgendwie, ich hatte das nicht so ganz mitgekriegt, aber anscheinend kriegt dann der Penner, als sich herausstellt, dass Deutschland geliefert ist, von dem Personal im Adlon so ein Endlos-Gänge-Menü serviert und es die ganze Zeit nur fressen. Naja, wie du richtig gesagt hast, viel organischer wäre es, die Idee ist nicht schlecht, viel organischer wäre es, wenn die Kellner und Köche im Adlon, da sie auch denken, dass sie alle sterben, einfach mit ihm zusammen Party machen würden und den ganzen teuren Champagner trinken und trotzdem, so. Trotzdem, die ganze Sache hat mit nichts zu tun. Es hat mit nichts was zu tun, nee. Es ist, also, selbst als griechischer Chor funktioniert das nicht, weil wir brauchen es nicht. Das ist... Alles passiert doch ein bisschen cool, dieses halt so, oh, okay, wir gehen vielleicht alle unter, jetzt hauen wir ist alle es auf die Kacke. Sogar, ist es vielleicht sogar ein Monau-Zitat, der letzte Mann? Nee, so kann ich dir jetzt nicht. Überhaupt nicht sagen, ich weiß überhaupt nicht. Ist der nicht von Monau? Was ist der letzte Mann? Ein letzte Film Mann über den Untergang der Welt? Mit Heinrich George, über einen Klo-Mann im Adlon. Ach so. Der sich da nochmal richtig. Da könntest du recht haben. Könnte auch Stroheim sein, ich weiß es nicht. Aber ja, oder Erich von Stroheim, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, den Plot gibt es auch noch. Das ist halt auch so ein typisch, das ist tatsächlich so ein typischer Katastrophenfilmwitz, wo dieses Schickimicki-Pärchen ist unhöflich zu dem Penner, obwohl er eigentlich nur sie auf was hinweisen wollte. Und dann sagt der Penner noch zu ihnen so, oh, es ist ja ganz schlechtes Karma oder so. Und dann fällt halt so eine Flugzeugturbine direkt auf deren schickes Auto. Und das ist halt so ein typischer. Und dann später verbrüdert der Obdachlose sich mit den Hotelleuten so. Genau. Ich habe irgendwann auch geschrieben, so, ich kann halt nicht mehr mit den ganzen Charakteren, aber so, ja. So ist es halt. Das an dem Reichstag ist Hannes Jenicke die Leute am Retten und will dann aber auch von seinem türkischen Arbeitskollegen das Auto haben. Ja. Damit er in die Schweiz zum Collider fahren kann, um seine Tochter zu retten. Und Das ist ein bisschen nervig. Auf dem Weg trifft er auf Christiane Paul, die er aus irgendeinem Grund kennt. Die sind Ex. Ja, die haben mal Knickknack gemacht miteinander. Und als sie gerade aus dem Kanzleramt rauskommt und in so einen Helikopter einsteigen will, um zum Hänger zu fliegen oder nach Genf, ich weiß nicht mehr so genau. Sie soll nach Genf geflogen werden. Sie soll zum Hacker geflogen werden. Weil sie sogar herausgefunden haben, dass ein Hacker das gehackt hat. Und Hannes Jenicke sieht sie da zu dem Helikopter latschen und will dann auch mit. Und der Pilot setzt sogar die Pistole auf ihn an und sagt dann so, ey, hier, jetzt rein oder raus. Und Christiane Paul will, dass er rausgeht. Ich frage mich, warum dieser Soldat ihn nicht einfach erschossen hat, weil er keinen Grund gehabt mitzufliegen. Du kannst nicht einfach in so einen Bundeswehrhelikopter einsteigen und so, nö, ich gehe jetzt nicht mehr raus. Ich finde es gut, dass... Und es würde normalerweise nicht damit enden, wenn du eine Pistole auf die Brust gesetzt bekommst, dass dann am Ende gesagt wird, ja, okay, ja, dann fliegen sie halt mit, wir haben keine Zeit mehr. Ich finde es gut, dass in dem Moment keine Militärgewalt ausgeübt wurde, aber es stimmt natürlich, dass im Grunde genommen Hannes Jenicke also sich sehr aufdrängt irgendwie ihr und sie ihn natürlich letztendlich mitnimmt, weil er halt ihr Ex-Lover ist. Relativ unwahrscheinlich, dass er in so einem Szenario ist, einfach durch Überrumpelungstaktik verschafft, seinen Willen durchzusetzen. Naja, ich meine, sie will halt so nicht, formuliert, dass er erschossen wird, weil sie ihn halt wahrscheinlich letztendlich noch mag oder so. Ja, hatte ich nicht den Eindruck. Die schubst ihn auch und so. Ja, nee, sie will ja nicht, dass er mitfährt, also sie will ja auch nicht, dass er erschossen wird, sagen wir mal so. Ja, aber das verhindert sie ja auch nicht in der Szene. Doch, indem sie sagt, also sie ist ja praktisch diejenige, die sagen kann, okay, dann nehmen wir ihn mit, wir fahren los. Ist auch egal und das führt dann halt dann auch zu diesen 500.000 Szenen in dem Film, wo Christiane Paul und Hannes Jenicke ihre Beziehung aufarbeiten, was halt die uninteressanteste Sache auf der ganzen Welt ist. Und es ist halt so dieses typische, so ein Katastrophenfilm braucht halt auch so eine erzwungene Liebesgeschichte, die einen null interessiert. Ja, will they, won't they, who cares, schwarzes Loch, hier, darauf die Konzentration bitte lenken. Ja. Wir sind mit den Nebenplots aber immer noch nicht durch. Nope. Es gibt immer noch diese Gurkenboys, die schicken mittlerweile die polnischen Arbeiterinnen nach Hause. Auch sehr wichtig. Wir finden gut, dass sie jetzt Feierabend machen, wir müssen das auch wissen als Publikum, warum auch immer. Hannes Jenicke befindet sich mit dem Helikopter unterwegs in den Schwarzwald, soweit ich weiß, weil sie da den Hacker vermuten. Ja. Die Kinder im CERN sind alle am Weimen, weil es halt kalt wird. Kühlflüssigkeit läuft aus. Und wie wir wissen, von Kühlschränken her wird es dann halt kälter. Und der Boss von diesem Zentrum hat irgendwie so einen Meltdown. Ist eigentlich der Hauptwissenschaftler da, aber der ist dann zu nichts mehr zu gebrauchen und sabotiert eigentlich alle die ganze Zeit nur. Ist sehr schwer jetzt zu erklären, wie verrückt diese Figur ist. Das Schweizer Militär will gegen das Schwarze Loch tatsächlich vorrücken. Aha. Gute Idee. So ähnlich wie das saudische Militär, als damals in Mekka die Moschee hochgenommen wurde. Wahrscheinlich auch... Erstmal dazu verurteilt, zwei Wochen lang Stellungskampf zu führen und nichts gebacken zu kriegen. Das ist schwer zu verhandeln mit so einem schwarzen Loch. Ja. Es gibt noch ein Altenheim. Es gibt ein Altenheim in, das weiß ich nicht, wo das ist. Genau. Salzburg. Im Salzburger Land. Das ist ständig angeblendet. Im Salzburger Land. Wo Grit Böttcher, bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass wir mal irgendwas, worin sie mitgewirkt hat, in diesem Podcast besprochen haben. Über alte deutsche Schauspieler würde ich nicht sagen. Da halte ich mich jetzt komplett zurück. Nee, das war Ecke Sommer, aber in Flashback Mörderische Ferien. Das war nicht Grit Böttcher. Ja, das war Ecke Sommer. Ich bin mir relativ sicher, dass Grit Böttcher auch schon mal in irgendwas vorkam. Sie ist ein sehr vertrautes Gesicht auf alle Fälle. Und noch so zwei andere alte Klanker, die glaube ich auch von so deutschen... Und ich muss sagen, ich unterbreche dich, aber ich finde es ein bisschen ungehörig, dass Grit Böttcher in so ein Altenheim-Setting reingepflanzt wird, weil Grit Böttcher halt wirklich viel zu rüstig und patent aussieht, um in so einem Altenheim untergebracht zu werden. Du hast recht, jetzt wo du sagst. Die könnte in diesem Altenheim arbeiten, aber ich finde es ein bisschen zu viel des Guten, dass man sie da gleich als Bewohnerin reinpflanzt, weil sie echt nicht in keinster Weise den Eindruck erweckt, in irgendeiner Art pflegebedürftig Kreis zu sein. Jetzt nur so als Anmerkung. Um das halt kurz zu machen, der Plot... Justice for Grit Böttcher. Der Plot mit den alten Leuten läuft halt nur darauf hinaus, dass irgendwie einer von den... Also der grummelige, oh Gott, das ist so interessant, der griesgrämige Altenheimbewohner, der halt rein rechnerisch theoretisch noch in der Waffen-SS gewesen sein könnte oder vielleicht auch war, halt die Schnauze voll hat davon, dass die ganzen digitalen Geräte und so ausfallen und deswegen sein altes UKW-Funkgerät rausholt und das wieder flott macht und dann halt anfängt mit Leuten zu funken, was dann im Endeffekt halt nützlicher ist, als man denkt. Es gibt noch, und ich konnte es nicht fassen, dass es an dem Punkt noch das gibt, aber es gibt es noch. Es gibt noch einen Plot mit Armin Rohde, der halt mit seinem Schalke-Fanclub ein Fanfest vorbereitet. Ja. Und Armin Rohde und Ingo Naujoks als dynamisches Potler-Duo. Genau. Das einen extrem türkisch aussehenden Jugo im Gepäck hat. Das ist auch ihr Kumpel. Der einen Blinddarmdurchbruch hat. Alle, sehr, sehr viele, jede Gruppe an Figuren muss mehrere medizinische Notfälle im Verlauf dieses Films erdulden. Natürlich, natürlich. Das ist halt wie so eine Mischung aus Half-Life 2 und Notruf. Ja. ich fand es halt, weil der Typ, den sie als Jugo gecastet haben und der auch ständig als Jugo bezeichnet wird, der sieht halt wirklich eindeutig aus wie ein Türke. Und ich sehe auch gerade, der Name des Schauspielers ist Adnan Maray. Ja. Could it go either way, aber ich glaube, Adnan ist eher ein... Adnan Maral. Adnan Maral, okay. Es ist, glaube ich, eher ein türkischer... Er ist ein deutsch-türkischer Schauspieler. Ja, hätte man auch einfach... Er sieht man auch eindeutig, aber er wird die ganze Zeit als Jugo bezeichnet. Na, seine Rolle ist halt auch offensichtlich Jugo. Ja, aber warum castet man dann keinen Jugo? Warum darf er dann keinen Türken spielen, wenn er offensichtlich wie einer aussieht? Keiner weiß es. Auf alle Fälle, seltsam. Soran heißt er, hat es dann mit dem Blinddarm und das wird dann irgendwie ein Problem. Ja, Armin Rohde fragt auch typisch für einen Pottler, sag mal, musst du pupsen? Ja. Es würden derbere Begriffe fallen und ich glaube, die kann man auch nach 20.15 Uhr auf RTL aussprechen. Sein Line-Delivery war ein bisschen seltsame Wortwahl. Sein Line-Delivery war ein bisschen lustig, das stimmt. Ich würde so gern mehr auf solche Sachen eingehen, aber es ist noch so viel, weil es ist halt... Ja, aber wenn wir das alles erstmal etabliert haben, können wir sagen, das wiederholt sich dann 80 Minuten und dann passiert das und das. Na gut, aber nur man könnte halt jetzt praktisch schon in Einzelszenen gehen, weil Armin Rohdes ganzes Ding ist ja, dass er traurig ist, dass sein Schalke-Fanverein irgendwie so auseinanderbricht und die Gegend ist irgendwie am Verarmen und er hat nichts mehr zu tun und so. Und dann entdeckt er praktisch seinen neuen Elan, als dann halt sein Kumpel mit seinem Blinddarm ins Krankenhaus muss und alles überlastet. Seine Ehefrau ist halt noch eine Krankenschwester im Krankenhaus. Und Armin Rohdes erste Idee ist eigentlich, die Gegend zu verlassen, weil es da so gefährlich ist. Aber sein Kumpel Ingo Naujoks fleht ihn dann halt an irgendwie und sagt ihm dann halt noch, dass er derjenige wäre, der immer alles da zusammengehalten hat. Und das fand ich halt so witzig, weil es halt ein Schalke-Fanclub ist und er solche Sachen sagt wie, wenn du nicht gewesen wärst, hätten wir uns alle gegenseitig zerfleischt. Und dann dachte ich so, wie geht es ab in so einem Fußball-Fanclub? Das ist schon ganz schön krass. Auf alle Fälle, er fasst dann auch wieder neuen Mut und will dann auch ein Held werden, den Deutschland braucht. Ja, und schüttelt dann halt nochmal irgendwie auf dem Weg zu irgendwas, zum raschen Weg, wohin auch immer, als die Katastrophe halt wirklich überkocht, an seinem Schlandwimpel, der an seinem Auto hängt. Mhm. Und so. Heute sind wir alle nur noch Fans von diesem Verein. Genau, also packt eine Deutschlandfahne an sein Auto und sagt halt, das ist heute unser Verein. Ja. Und das war für mich die patriotischste Szene in dem Film. Ja, aber wie gesagt, halt auch so Throwaway-mäßig. Man hätte das noch viel mehr melken können. Ich bin halt froh, dass es nicht passiert ist. Ich verstehe, was du meinst. Natürlich, ich bin auch froh drüber. Aber es wäre witziger gewesen. Es wäre super lustig gewesen. Ja. Es ist halt richtig... Wenn der Film schon so heißt. Er ist übrigens tatsächlich Christine Neubauer gewesen, die in dem Film die Schwester von Armin Rohde spielt. Seine Frau. Schwester. Frau. Schwester. Achso, die haben denselben Nachnamen. Okay, das ist die Ehegattin. Okay. Es ist super egal. Warum habe ich mich überhaupt da... Das ist super, ist doch super gut, egal. Damit du mich jetzt korrigieren kannst. Aber es ist gleichgültig. Es ist so gleichgültig. Aber auf alle Fälle... Das stimmt. Die Frage ist, wo will man jetzt irgendwie wieder ansetzen? Weil all diese Plots laufen halt parallel voneinander ab. Bei einigen haben wir jetzt schon vorgegriffen, bei anderen weniger. Sie werden meisterhaft zueinander geführt, du wirst es sehen. Ineinander verwoben. So wie in Vanilla Sky. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil Vanilla Sky ist halt so ein komischer Film über halt irgendwie einen Typen, der halt so zwei Frauen, die unterschiedliche Dinge repräsentieren, liebt. Und eine Maske trägt. Egal, auf alle Fälle. Mittlerweile. So wie in Crash. Ja, stimmt. Nicht in David Cronenbergs Crash. Ich weiß nicht, an welchem Punkt in diesem ganzen Wust aus Plots, die wir gerade erzählt haben, es passiert. Aber mittlerweile gibt es halt auch bei diesem Salzburger Sicherheitsrat, zoffen sich die Leute und der britische Premierminister oder was weiß ich immer Minister ist halt dafür, für die beste Lösung, für alles. einfach Atombombe werfen auf die Schweiz, ja, auf das Collider-Zentrum da. Und witzigerweise, obwohl Leute halt sagen, okay, pass auf, wenn du halt eine Atombombe auf ein schwarzes Loch wirfst, wird es schlimmer. Oi, oi, matey. Mhm. You know what we call nukes Switzerland, you, yeah, bastards. Pretty much, ja. Brexit was a great idea. Bloody black holes, just nuke them. Ja. Und ich finde es immer noch unglaublich, die kommen tatsächlich durch mit dieser Idee, dass man das einfach so nuke. Ja. Und dann sagt dann auch die Vertreterin vom Kanzler, sagt ihm das dann auch. Und der Kanzler ist dann auch so, Also das ist seine, ja, Reaktion. Muss man halt hinnehmen. Ich habe das Gefühl, Heiner Lauterbach versucht halt einen sehr würdevollen Kanzler zu spielen. Ja. Aber es läuft halt darauf hinaus, dass er alles richtig krass underacted, wie es nur irgendwie geht. Ja. Ja. Und wie du halt schon sagtest, so ein Wort Repliken und halt so Lippenschürzen. Mhm. Ja. Wir haben halt Teenager gefummelt in Tropical Islands. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Ja, I feel fine. Finger, Finger, Finger, Finger, Finger, Finger, na, na, na. Ich habe diese Szene mit den Teenagern so gehasst, weil, ja, die halt auch wirklich total überflüssig. Und lustigerweise, wenn sie sich am Ablutschen sind, läuft so komischer getragene Hans Zimmer Epic Musik. Oh Gott, ja, das ist total seltsam. Das ist so eine richtig kitschige Zeitlupen-Liebesszene, da im Schnitt alles wo gedacht haben. Halt so die beiden so in Zeitloop aufeinander rumbouncen hinter, ja, so Venenvorhängen und zwischendurch ist auch noch der Hubschrauber abgestürzt mit Hans Jenke und Paul Christiane, weil EMP. Es sah so ein bisschen so aus, wie wenn in Player Unknowns Battlegrounds das Level kleiner wird. Kann man richtig so am Horizont sehen, wie dann diese. Oh, da kommen wir nicht durch. Ja. Ja. Und dann stürzt halt das Ding ab. Hubschi, Hubi, Schrapp, Schrapp, Wrack, alles haram, habe ich hier notiert. Natürlich verletzt sich dann auch jemand, aber das ist nicht so schlimm. Nee, der Hannes Pilot Jenicke ist tot, aber ist egal. Ja. Er ist nur der Pilot, ja, so wie es immer in diesen Filmen ist. Hannes Jenicke greift sich das Erste-Hilfe-Kit und ein Automatikgewehr. Natürlich. Wer weiß, wozu das gut ist. Oh. Es wird im Film nicht benutzt. Also es ist halt wirklich zu nichts gut. Außer halt Hektik anzustellen später. Dann gibt es halt diesen Zeitplot im Altenheim, Kleingartenverein. Das ist der Armin-Rode-Plot. Dann ein Wissenschaftler im ja, genau. Heiner Lauterbach und Christiane finden einen Jeep, dessen Autobatterie noch funktioniert. Selbstverständlich. Der Typ im CERN hat irgendwie Herzprobleme. Ist auch der Chef von diesem Collider-Ding, der verrückt geworden ist. Ja, hat es mit dem Herzen und will die Kinder töten, weil die zu viel Atemluft verbrauchen. Ja. Das wiederholt er in dem Film mehrere Male. Ist offensichtlich auch kein sympathischer Zeitgenosse. Er ist sogar wirklich unerklärlich evil. Wie will er so viele Kinder töten? Die würden doch. Das ist wirklich eine ganze Kindergartengruppe. Wie ab dem wievielten Kind fängst du an zu sagen, Moment, ich schaff das nicht mehr. Das ist so, wie krass musst du drauf sein, um in so einer Notsituation halt einfach zu sagen, okay, wir bringen halt wirklich 20 Kinder um. Ich glaube, er hofft halt einfach, dass jemand anders beim Kindertöten die Initiative übernimmt. Er wirft die Idee mal in den Raum. Ja, aber das ist halt auch, das ist halt auch, das ist noch krasser. Also wenn er wenigstens sagen würde, ich mach das jetzt, wenn ihr das nicht macht, dann mache ich das. Und er muss dann zurückgehalten werden, aber er sagt dann so, wir müssen die Kinder töten. Und selbst ab dem, ich glaube, spätestens schon beim ersten Kind hätte ich Skrupel. Ja, so, aber es wäre schon schwierig. Es wäre recht schwierig. Find dich damit ab. Das ist halt logistisch auch nicht geht. Und dass es vielleicht nicht so gut wäre, jetzt schon die Hoffnung so fahren zu lassen, dass wir anfangen, 20 verfluchte Kinder zu töten. Ich glaube, er hat sich einfach mit nur bloßen Händen. Verdammt. Ich glaube, er hat sich auch einfach nur darauf gefreut, irgendwie so Erstklässler zu bringen. Dann wirkt er aber viel zu passiv in der Situation. Das stimmt, ja. Könnte er dann so richtig rangehen. Ja, aber er kauert sich halt wirklich nur in die Ecke und lutscht ängstlich an so Trinktütchen. Was auch wieder so eine Arschnummer ist, weil die Trinktütchen sind natürlich für die Kinder, aber es ist alles da. Das war dem Boris seine letzte Sonne. Ja, genau. Sprichwörter. Ja, wir haben diese ganzen Sideplots, die, wie ich schon angedeutet habe, sich in einer gewissen Redundanz befinden. Es passiert entweder nicht viel Wichtiges oder dasselbe, was in den anderen Szenen passiert, oder dasselbe, was in derselben Szene davor passierte. Wir haben halt immer noch diese Gurkenleute, wir haben Hannes Jenicke in seinem Jeep mit Christiane Paul, die dann unterwegs sind. Und mit dem Jeep gabeln sie dann im Tropical Islands, weil sie halt aufgrund der Kreditkartenabrechnungen wissen, dass sich der Hacker im Tropical Islands befindet. diesen jungen Hacker auf und zerren ihn mit dem Jeep dann halt in Richtung seines Laptops, der sich nicht mit ihm befindet, sondern immer noch im Schwarzwald, von wo aus er innerhalb von einer Stunde oder so, ohne Radio zu hören und irgendwas mitzukriegen und zu sehen, wie mehrere gigantische Explosionen das ländliche Brandenburg und Berlin auseinandernehmen, ins Tropical Islands gefahren ist, weil er da erst gecheckt hat, dass Deutschland abkackt. Die fahren dann mit ihm halt in Richtung seines Laptops im Schwarzwald. Ja. Das ist so das nächste Missionsziel auf deren Scavenger-Hunt-mäßigem typischen Roland Emmerich-Verschnitt Schnitzeljagdplot. Und unterwegs versucht aber der Hacker, weil er halt ein Asi-Kind ist, an die Wumme. Fürchterliches Arschkind. An die Wumme von Heiner Lauterbach ranzukommen und zu türmen. Weil er aus Gründen, die sich einem nicht erschließen, noch nicht den Ernst der Lage verstanden hat. Obwohl Christiane Paul relativ offen mit ihm gesagt hat, was Phase ist. Ja. Und dadurch entsteht ein Handgemenge in dem Jeep und sie fahren in Maisfeld, ja, unweit von natürlich der Gurkenfarm, wo sie auf den einen Gurkenboy treffen, der unverletzt ist und von dem ein Flugzeug geliehen bekommen. Ja. Planes, Trains and Automobiles. Zwischendurch ist da noch so eine Szene mit dem Jeep. Nee, das ist später. Da ja, sind sie im Wohnmobil. Oh Gott. Ja, eben, es ist halt, es nimmt kein Ende. Man muss halt noch dazu sagen, dass der Gurkenbruder, der nicht verletzt ist, die auch fliegen muss, weil keiner von den beiden ja Pilot ist. Das heißt, an diesem Punkt haben wir den Abschied zwischen diesen beiden Brüdern. So, ja. Und das heißt, der verletzte Bruder bleibt alleine auf dem Hof zurück und man überlegt sich schon so, oh, was könnte da jetzt noch... Der stirbt. Ja, genau, exakt. Du hast es vorher genommen, ja. Das Ding ist, man kann halt noch so, es gibt noch so viele blöde kleine Sachen, wie zum Beispiel halt Yvonne Katterfeld und die dämliche Tochter von Hannes Jennecke haben auch noch so Konflikte. Wo halt irgendwie die Tochter von Hannes Jenecke halt ihr sagt, dass all diese Kinder ihretwegen sterben, weil sie verbittert ist wegen ihrer Kinderlosigkeit und diese Kinder praktisch dazu manipuliert hat, mit ihr diesen scheiß Hadron Collider zu besuchen. Und ja, sie kriegt dann noch eine Ohrfeige von der Cutterfeld. Und wie du schon sagst, ihr Spiel halt sehr dramatisch. So, es wird sehr oft, Leute werden sehr oft an den Schultern gepackt und so geschüttelt und so. Und begreif doch endlich, wie sich dein Vater für dich aufopfert. Ja, exakt, so solche Sachen halt. Er kann doch nichts dafür, dass seine Mutter an Krebs gestorben ist. Ihre Mutter ist an Krebs gestorben. Mhm. Erfahren wir auch später im Film, warum sie so zickig zu Heiner Lauterbach ist. Ja, weil sie halt denkt, dass er die Mutter im Stich. Hör auf, ihm die Schuld an den Tod deiner Mutter zu geben. Du hast die Kadenz schon ziemlich gut getroffen. Ja. Es ist nicht schwierig. Das ist wohl wahr. Man braucht kein schauspielerisches Talent oder eine vorhergehende Ausbildung, um das zu reproduzieren. Ja, die Kühlflüssigkeit läuft aus, was dazu führt, dass alles noch kälter wird, anstatt dass das Kühlsystem zusammenbricht und es radikal wärmer wird. Ja, wäre auch eine Idee. Aber wie gesagt, Neil deGrasse Tyson-Modus sollte man möglichst lange deaktiviert halten, während man den Film guckt. Armin Rohde will in die Eifel auswandern. Ingo Neujoks dreht durch, weil er seinen geistigen Führer verliert. Genau, in Gestalt von Armin Rohde. Vorgegriffen, leider. Der Autowimpel wird geküsst, sinnbildlich. Die Sicherheitskonferenz hat abgestimmt, dass die Schweiz atomisiert wird. Dann ist der Midpoint des Films, glaube ich, erreicht. Zwischendurch. Oh, der Midpoint, oh mein Gott. Zwischendurch wird halt noch dieser Laden von dem, der Krimskramsladen von dem Vater vom Hacker gelootet und der Vater von dem Hacker, der ungefähr 80 ist und sich im sehr, sehr hohen Alter noch vorpflanzen wollte. Offenbar, dreht durch. Every man to himself im Schwarzwald. Er bewaffnet sich prompt. Das ist interessant, dass der Schwarzwald halt als erstes in diese Mad Max-Verhältnisse umkippt. Ja, interessant. Der Kanzler hält eine Ansprache, dass alle jetzt zusammenhalten, Deutschland muss jetzt zusammenhalten, während wir in einer Effektsequenz gesehen haben, dass Deutschland in der Mitte durchgebrochen ist. Exakt. Und ein geologisches Phänomen, das umgehend als Mount Germany bezeichnet wird, das Land längst zerteilt. Meine Interpretation war, dass die Mauer quasi von der Natur wieder aufgebaut wurde. Die ganze Natur hat sich, durch Deutschland ist ein Ruck gegangen. Genau. Ja. Und Deutschland muss in der Tat zusammenhalten, allerdings nicht unbedingt die Bevölkerung, sondern eher die Landmasse. Das wird allerdings von dem Kanzler natürlich emotionalisieren, nicht wirklich vermittelt, sondern die Leute müssen zusammenhalten. Na, ich meine, im Grunde genommen ist es halt wenn das Land schon durchgebrochen ist. Im Grunde genommen ist halt die perfekte Verkörperung von so einem Karrierepolitiker. Er sagt nein. Sagt und versteht nichts und ist dann wie eine Aufziehpuppe, die dann halt so eine Rede abspulen kann. Du interpretierst da viel zu sehr rein. Ich glaube, diese Reden von ihm sind tatsächlich ermutigend und staatstragend gemeint. Allerdings wird da auch so ein bisschen institutionell das Amt des Bundeskanzlers mit dem des Bundespräsidenten verwechselt. Schon. Weil der Bundespräsident könnte so passiv sein, es wäre halt nur sehr, sehr unspannend, ihm zu folgen. Mhm. Deswegen ist es besser, wenn man ihn halt einfach als Bundeskanzler bezeichnet, weil dann ist er wichtig. Ja, ich weiß. Der also, Bundeskanzler halt würde dann aber Ding, wahrscheinlich sagen, ich persönlich sehe in unserer Situation unglaublich viele Möglichkeiten. Wir haben Chancen bekommen von dieser Naturkatastrophe. Dieses schwarze Loch hat Innovationen erst ermöglicht. Der Brückenbau und der Hoch- und Tiefbau in Deutschland wird eine zweite Renaissance erleben. Und so, das wäre dann zum Beispiel Mount Germany, Potenzial für Tourismus. Ja. Auch. Seilbahnen, Skigebiete. Unser Land verändert, geupgradet. Sie haben endlich wieder eine Ausrede, ihre bucklige Verwandtschaft in der Zone nicht besuchen zu müssen oder umgekehrt. Weil es halt so schwierig ist, darüber zu kommen. Aha, ja. Endlich mal eine Lösung, mit der wir alle leben können. Mhm. Das wäre dann. Aber er hält halt so eine Ansprache, wie Steinwalter Frankmeier sie halten würde. Mhm. Hämmene. Mhm. Und dann ist der Midpoint hinter uns und es kann weitergehen. Unter anderem mit einer völlig unnötigen Szene, in der ein katholischer Pfarrer in einer Notunterkunft, wo auch immer, entweder in Salzburg oder im Ruhrpott oder in Brandenburg, einem Ich sag jetzt einfach mal Muselmann, obwohl es halt rassistisch ist, aber die Abbildung eines Moslems in dem Film ist mega rassistisch. Das ist wirklich angekleidet wie ein Salafist, auch so mit angeklebtem Bart. Sieht aus wie eine kleine Salafistengruppe, das stimmt. Ja, und die fragt so, gibt's denn hier auch Halal-Essen? Und der Pfaffe sagt dann, nee, wir haben nur Gulaschsuppe mit Nudeln. So, integrieren Sie sich mal vernünftig. Es gibt halt eben diesen Plot, wo sich ein katholischer Pfarrer mit seiner Gemeinde und halt ein Imam mit seiner Gemeinde irgendwie so eine Unterkunft teilen müssen und jede Szene davon ist unangenehmer als die letzte. Ja, auch in der Suppenküche alles haram. Das ist schon blöd. Ist halt echt schon blöd. Hat er keine Vegetarier auch in seiner Gemeinde, dass man halt neben dem Gulasch vielleicht auch mal irgendwie keine Linsen oder so mal hätte machen können, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, warum dieser Plot so unglaublich unangenehm war. Um zu zeigen, dass der Islam zu Deutschland gehört und dass wir zusammenhalten sollen, dass man nicht Gott spielen darf, weil das ist halt dieser komische da geht's religiöse Drall. Also ich kann auch nur vermuten, dass RTL ist ja Bertelsmann, unglaublich katholischer Verein. Dass da irgendwie inhaltlich gesagt wurde, so, wir müssen da auch so eine christliche Botschaft, weil sie spielen ja quasi Gott. Und dann, ja, das haben sie sehr, sehr gut erkannt, Herr Sendechef, mache ich. Auch übrigens so eine Sache, der Bundeskanzler Heiner Lauterbach erwähnt sogar Gott in seiner Ansprache. Was ich nicht weiß, ob das hier unbedingt ein Politiker macht, also so dieses wir sind alle vereint unter Gott oder wir vertrauen auf Gott oder so. Was ich jetzt auch nicht so wirklich assoziiere mit dem Amt des Bundeskanzlers, muss ich ehrlich sagen. Und was der Eindruck, den ich hatte, war halt, dass die Macher von dem Film davon ausgehen, dass die Leute jetzt gucken, religiös auch sehr sind und sich davon jedes Mal angesprochen fühlen, wenn dieses Thema angebrochen wird, was es halt mehrmals wird. Also auf alle Fälle, ja, also das wird irgendwie bespielt auf eine Art und Weise, die mir auch irgendwie seltsam aufgefallen ist. Und auch irgendwie dem Autor offensichtlich nicht, also der hat sich gar nicht mal die Mühe gemacht, das noch irgendwie nicht reingestampft zu vermitteln. Also es wirkt nee, es halt war straight up Kitsch halt. Also so straight up. Also halt auch sehr, sehr unaufrichtig. Also es ist wirklich nichts davon hat man gekauft. Nee. Schon auf der Buchebene nicht. Und da denke ich mir halt auch, da hat jemand nicht auf seine kreative Stimme hören dürfen, sondern auf irgendwelche anderen Stimmen von außen, die keine Ahnung, aber, ihn genervt haben. Also wie gesagt, ich will ja nur Gutes unterstellen. Ich weiß es nicht. Anders wäre es halt unerklärlich. Es könnte halt auch aus Überzeugung gewesen sein, aber es kommt halt einfach komisch rüber, weil es halt wirklich irgendwie, ja, also halt, ja, nie. Ja, es ist halt egal. Ahnung, wenn man mega gläubig ist, vielleicht spricht einen das total an in dem Film, das weiß ich halt nicht. Aber das da halt auch noch die Versöhnung zwischen dem Islam und dem Katholizismus. Ja, damit endet das nämlich. Es läuft dann darauf hinaus, dass irgendwann mal die Musels halt auch beten wollen, aber die Katholiken gerade eine Messe abhalten. Die Musels und die Katholen, ne? Und der Pfarrer, wie das Katholiken dann halt nun mal tun würden, sofort einen ökumenischen, islamisch-katholischen, ökumenischen Gottesdienst improvisiert. Ja, oder vielmehr halt beiden halt. Also was weil, halt so, naja, gut, also das weiß ich nicht. Einer der unwahrscheinlichsten Sachen, die in dem Film passieren. Deswegen meine ich es ist so ein unangenehm. Film über ein schwarzes Loch, das von der Schweiz aus Deutschland aufisst. Die wirken so seltsam aufgesetzt. Die brechen sogar noch Brot. Es gibt eine Szene, wo der Imam mit so einem halben Baguette ankommt zu dem Pfaffen und das Baguette dann so, das halbe Baguette nochmal durchbricht und ihm dann so ein Stücken reicht und hier, guck mal, so schön vom Pennymarkt, 80 Cent, das ist das Einzige, was ich hier essen kann. Zieh dir das rein, du Bastard. ist schon ziemlich jetzt Versäumnis. Der Katholik spricht auf diese Geste an, weil er schon der Herr Jesus Christus das Brot gebrochen hat, um mit seinen Feinden zu knutschen. Dem Feind, ja. Und da wird sich dann verbrüdert und die Lücke zwischen den Religionen wurde gekittet durch Mount Germany, die Erdfalte, die innerhalb von Sekunden in der Mitte unseres Landes rausgeploppt ist. Exakt, ja. Ja, siehst du, sag ich ja, Chancen und Möglichkeiten, die sich ergeben durch Teilung. Ja, genau das hat der Kanzler gemeint. Genau so hat der Kanzler das gemeint. Ja. Beziehungsweise hat er, die Rede hat er gar nicht gehalten, die wurde. Nein. Und irgendwas ist mit dem Hacker. Sind da auch noch mit dem Hacker am Start? Wir kriegen das in der Zeit noch durch. Okay, pass auf, folgendes. Der Superplan von Armin Rohde und Ingo Neujoks war halt in ihrem ehemaligen, wie nennt sich das? Stollen. Krankenhaus muss evakuiert werden. Genau. Weil die Erde bebt. Und deswegen will Armin Rohde das Ganze unter Erde verlagern. Sinnvoll. Immer ein guter Ort, wenn es Erdbeben gibt. Regt dann an, dass das Krankenhaus in diesen unterirdischen Bergbaustollen zu verlegen, wo auch natürlich die hygienischen Bedingungen herrschen, um ein gesamtes Krankenhaus weiter zu betreiben. Und selbstverständlich sind alle Beteiligten sehr entzückt von der Idee und setzen sie sogleich um. Weil, im Hintergrund wird übrigens die Felddienstarena kurz eingeblendet, die komplett zerstört ist. Was so manchen Dortmunder wahrscheinlich diebisch freuen wird. Guter Gag, schlechter Gag. Manche Leute haben wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es ein Gag war. Ich kann das halt bei. Doch, definitiv, weil das brennt im Hintergrund und sagen halt, ja, dieses Jahr wird es mit der Meisterschaft auch nicht so. Ja, stimmt. So gesehen war es technisch Gag. Ein Gag, ja. Weil ich sage es deswegen, weil in diesem improvisierten, superkranken Lazaretthaus von Armin Rohde, der endlich wieder Sinn in seinem Leben sieht, landen nämlich dann auch Christiane, Paul und Hannes Jennecke mit dem Hacker, der bei dem Absturz von diesem Flugzeug am Kopf gebumst wurde. Ja. Und der muss dann auch wieder aufgepäppelt werden. Das Flugzeug ist übrigens abgestürzt. Ja, das Flugzeug ist abgestürzt, haben aber alle überlebt diesmal. Weil wird dann der Sprit da auch, ausgegangen ist. Es gibt dann noch so eine Szene, wo Christiane, Paul duscht und Hannes Jennecke kommt rein und das ist so uninteressant. Ja, und sie reden dann nochmal über ihre Beziehung. Nachdem sie den Hacker wieder aufgepäppelt, ich verkürze es jetzt wirklich nur auf der Plot-Ebene, mit dem Hacker wieder aufgepäppelt haben, fahren sie jetzt endlich Richtung Xern. Auf dem Weg raten Im Sommer scheint Sonne, im Winter, da schneit es in der Schweiz. Wir lassen jetzt so viel weg gerade und es tut mir auch sehr leid. Tut dir das leid? Der Film ist scheiße. Weil wir noch nicht mal darüber gesprochen haben, dass Yvonne Katterfeld in ein schwarzes Loch gezogen wird. Ja, das stimmt. Das ist nämlich viel früher Man sieht passiert. Es aber auch nicht. Der Film wirklich, sie kommt wieder. enthält uns hier eine sehr, sehr schmackhafte Belohnung als Zuschauer, indem er nicht zeigt, wie das schwarze Loch richtig so fump. Yvonne Katterfeld einsaugt. Man sieht es nicht. Umschnitt, nächste Szene. Sie wird halt einfach nur von der Wand weggesaugt und dann ist sie weg. Yvonne Katterfeld versucht sich nämlich für die Gruppe zu opfern, indem sie irgendwie so einen Weg versucht zu finden, durch irgendwie, wo diese Xern-Leute raus können. Ja. Wird dann in ein schwarzes Loch gezogen, inspiriert aber durch ihr Opfer, dann wiederum diese bratzige Tochter von Hannes Jennecke jetzt ihrerseits zur Heldin zu werden. Und sie ist dann diejenige, die den Weg findet, den Yvonne Katterfeld nicht geschafft hat. Eins der Kinder stirbt dann irgendwie noch hilariously, bewegt sich halt einfach nicht mehr. Es wird ist ja dann am Schlafen, Lisa. Ja. Er hat zu viel geredet, der muss jetzt auch schlafen. Sehr, sehr sad. Kurz nachdem er gesagt hat, ich glaube, wir werden alle sterben. Und er hat recht, also zumindest was ihn angeht. Nicht, was ihn angeht, hat er recht. Ja. Gute Instinkte. Hannes Jeneke, Christiane Paul und der unsympathische Hacker gerade noch in so eine Polizeisperre vom der Schweizer Militär. In dem Fall ist es die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat eine Brücke abgesperrt, weil die einsturzgefährdet ist. Und an diesem Passier-Checkpoint erfährt Christiane Paul dann über das Militärfunkgerät auch, dass irgendwelche Atomcodes abgesetzt wurden, weil der Rentner in Salzburg mit seinem Funkgerät irgendwie so eine Funkdurchsage macht an alle Militärfunkgeräte in Deutschland, von Salzburg aus. Don't ask. Plappert dann aus, dass quasi der militärische Befehl zum Abwurf einer Atombombe über den Militärfunk gegeben wurde und warnt dann alle Leute. Mhm. Und Christiane Paul erfährt das. Erzählt es dann aber nicht Heiner Lauterbach und dem Jungen aus Gründen, egal. Sie erzählt es ihm später dann der, auch. Ja, sie ist auch Frust. Und der kleine Junge, der Hagger, setzt sich dann an Steuer von dem Wohnmobil mit Schalke-Aufkleber, mit dem die sich in die Schweiz aufgemacht haben. Sie haben jetzt mit der Armin Rohdes Wohnmobil. Warum auch immer das Armin Rohde. Weil sie bei Armin Rohde in seinem Mastermind waren. Weil er ihnen das geliehen hat. Also, ja, also geliehen. Wie du sagst, die kommen jetzt alle zusammen, die Stränge, ne? Und brettert dann halt, also der Hagger brettert am Steuer des Wohnmobils durch diesen Checkpoint über die Brücke und wir haben diesen Roland Emmerich-Shot, wo eine Familie in einem Wohnwagen, das ist fast direkt übernommen aus 2012. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber ich glaube, der Film lief 2013 oder wann wurde der geschaffen? Ja, Erscheinungsjahr 2013. Mhm. Und 2012 kam wahrscheinlich 2011 in die Kinos. Ja. Oder im Sommer 2012. Auf jeden Fall ist dieser Shot sehr, sehr reminiszent an diverse Katastrophenfilme von Emmerich. Wo halt auch eine Familie in einem Wohnmobil auf einer Straße fährt, die unter ihnen zerbröselt. Und selbst wenn es in diesem Film Helden, wenn dein Land dich braucht, nur eine Ad-Hoc-Familie ist. Aber ist es nicht auch trotzdem irgendwie, oh Gott. Oh. Und das bröselt dann halt alles unter dem Wagen weg und man hat dann diesen Shot abgearbeitet. Schöne Grüße an PixZoom, die Effekte Magier von Game of Thrones. Richtig. Und das ist dann noch so eine krasse Action, die der Hagger dann macht. Und dann sind sie über diese Brücke und der Gurkenmann kommt zurück zum Gurkenhof und sieht seinen toten Gurkenbruder. Das ist der Gurkenbruder tot. Ist der Plot halt auch jetzt zu Ende. Dann kommt dieser Quatsch mit dem Gulaschsuppenfahrer und den Musels. Entschuldigung, das Musels sind Moslems, aber es ist der Film ist rassistischer in meiner Darstellung von Muslimen als. Der Film ist nicht subtil. Meine Wortwahl, die ich aber trotzdem versuche zu unterlassen. Ich gehe halt immer von meinen Notizen aus. Der Schwarzwald ist halt Mad Max-mäßige Hellworld, komplett mit Every Man for Himself. Und der Laptop wird aufgegabelt und irgendwie Christiane Paul nimmt ihn dann halt einfach. Der 100-jährige Vater von diesem Hacker muss sich mit der Pistole gegen irgendwie so Looter verteidigen. Dann retten sie den Tag und dann nimmt sie den Laptop, genau. Und dann ist der Hacker auch wieder raus aus dem Film praktisch. Ja. Hat dann noch so eine Versöhnung mit seinem Dad. Und der Dad schenkt dann Heiner Lauterbach und Christiane Paul sein Motorrad, mit dem sie dann in Richtung CERN aufbrechen können, was auch 3 Minuten dauert, wie man zu erwarten. Dann werden sie noch von vom Schweizer Bundesheer angehalten, kurz bevor sie das CERN erreichen. Ach so, okay. Wo Steffen Simon, Steffen Simon, ein unplausiblerweise komplett akzentfrei spielenden Bundesheerangehörigen spielt, der den Weg versperrt und ihn dann doch freigibt, als er erfährt, dass Christiane Paul unterwegs ist im Auftrag des Herrn. Der Herr in diesem Fall, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Und in akzentfreiem Hochdeutsch ihnen dann freies Geleit gewährt. Wie das so ist, Fahren Sie ruhig durch, anstatt zu sagen, fragen Sie was. Lassen Sie mich das erstmal überprüfen, haben Sie dann auch die entsprechenden Papiere. Ja. Naja, da muss ich erstmal warten, ob der entsprechende Major überhaupt in der Dienststelle ist. Ja. Ich nehme mal an, es geht beim Kirch. Alle Schweizer haben aufgehört, diesen Podcast zu hören. Käsefondue essen. Kriegen böse Briefe. Warten wir, wenn sie vielleicht noch bis 21 Uhr Zeit hätten, dann haben wir eine Besprechung, wo ich das anregen könnte, über ihre Situation zu diskutieren. Nein, es wird dann alles relativ schnell und schmerzlos erledigt. Und Christiane Paul und Heiner Lauterbach werden an den Abwurfpunkt einer Atombombe gehen gelassen. Mhm. Also, ja. Und ich habe halt echt kein Interesse daran und ich glaube, du auch nicht jetzt wirklich kohärent, also wirklich stringent zusammenzufassen, was nächstes passiert. Das ist sehr langweilig. Also die Tochter von Hannes Jenicke und Hannes Jenicke werden wieder vereint. Christiane Paul fängt an zu haggen, Hannes Jenicke rettet derweil die überlebenden Kinder. Ja, Christiane Paul wird an so ein wie sagt man, so ein Feuerwehrschlauch genau. festgebunden. Mhm. Und in diesen Computer-Mainframe-Raum dann rein abgeseilt, ohne dass sie vom schwarzen Loch verschluckt wird und pömpelt dann halt per USB. Mhm. Das ist echt so. Per USB-Kabel macht sie dann den Laptop vom Hacker an den Computer von CERN ran. Richtig. Und dann gibt es so einen Download-Balken. Und dann kommt nochmal der verrückte Mann, der die Kinder töten will. Dieser Mad Scientist, genau. Verkackt es aber und fliegt ins schwarze Loch. Ich habe bis zum Ende nicht verstanden, was der Deal von dem Typen war. Der hat halt keinen Bock, dass sie das Experiment abbricht. Ja, weil er halt irgendwie wurde mal richtig, richtig geil. Ja, die Schweiz geht ja auch nur unter, Alter. Ja, im Grunde der ganze Planet, aber es ist halt so teures Equipment, dass ich im Grunde in dieses schwarze Loch alles reinstürzen müsste und gar nicht mehr. Haben wir ja schon besprochen. Auf jeden Fall fluppt er dann. Und das sehen wir allerdings. Wir sehen ihn dann halt in dem Ding verschwinden. Und er ist dann wahrscheinlich zusammen mit Yvonne Katterwelt in dieser Xen-Welt aus Half-Life 2. Wahrscheinlich, oder tatsächlich in der Hölle. Ja. Und muss sich dann irgendwo eine Pumpgun suchen, um sich gegen die ganzen Hell Knights und Mancubus und so weiter, Baron of Hell und so weiter zu werden. Aber er ist so evil. Oh, er wird Doom ja bestimmt... Geil. Doom ist wundervoll. Aber ich glaube, er wird eher so eine Art Boss und dann Yvonne Katterfeld ist, glaube ich, die Heldin eher. Also sie ist eigentlich eher schwer zu sagen, wer von den beiden... Wahrscheinlich wird er nicht der Doom-Guy. Ja, sie ist der Doom. Sie ist der Doom-Girl. Sie ist der Doom-Guy. Rip and tear, rip and tear, motherfucker. Rip and tear. Toll. Das ist ein ganz cooles Schicksal für Yvonne Katterfeld eigentlich. Ja. Stimmt, süß. aber ja, genau, also... Good morning, Mrs. Katterfeld. Rise and shine, Mrs. Katterfeld. Aha, oh Gott. Rise oh Gott, das ist jetzt meine Lieblingsvorstellung, wie sie jetzt als, wie sie dann so ein Doom-Soldier oder oh mein Gott. So Half-Life 2-mäßig oder Half-Life, zur wichtigsten Person der Menschheitsgeschichte wird. Oh mein Gott. Ja, das gefällt mir, das ist nicht gut. Nee. Welcome to City 17. Ne. Ja, nee, das ist jetzt ab jetzt mein Lieblings-Headcanon für das Schicksal von ihr in dem Film. Ja. Du hast noch darauf hingewiesen, nur ganz kurz, dass halt Christiane Paul dieses ganze Stargate, diese ganze Stargate-Akrobatik mit dem Feuerwehrschlauch und so in so hochhackigen Stiefeletten macht. Was, wie ich zugeben muss, echt eine unglückliche Choice ist also, in dem Punkt. Spätestens beim Dreh muss ja aufgefallen, also das kann nur irgendwie mit Continuity entschuldigt worden sein und selbst dann ist es. Also, dass sie da wirklich so sehr unpraktische Schuhwerk anhat. Sehr unpraktisches Schuhwerk. Während sie sich quasi seitwärts durch einen Raum waagerecht hindurch abseilt. Genau, vor einem Stargate. Vor einem waschechten Stargate. Mit so Absatzstiefeletten. Also, aber wie gesagt, groß. Um es kurz zu machen, Hannes Jenicke rettet die Wissenschaftler und die Kinder. Christiane Paul schaltet mit dem Code den Collider ab, die Welt ist gerettet. Dann kommt noch der atemberaubende Moment, wo dummerweise die Atombombe schon abgeworfen wird, aber im allerletzten Moment entschärft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war der einzige Moment, wo ich tatsächlich nervös war, ob die jetzt alle noch geknüpft werden oder nicht. Wurden sie aber nicht. Die fällt dann in den Genfer See und hat sich dann kurz vorher, wo der Deaktivierungsbefehl, den der Pilot durchgegeben hat, doch noch registriert und die Schweiz wurde nicht atomisiert. Awkward! Ja. Fast dabei gewesen. Aber nee, ist nichts passiert. Und dann kommt noch die Szene, wo, also alle, man sieht dann halt diese, auch die Katastrophenfilm typische Jubelei der Beteiligten. Ingo Naujoks macht in dem Kumpel-Lazarett, das sie haben, dann noch irgendwie dieses Lied 54, 74, 90, 2006 an. Ja. Und ich bin mir total sicher. Wovon es damals schon die 2010-Variante gab. Ja, 2018. Und trotzdem ist irgendwie random erscheint, gerade dieses Lied anzustimmen. Und da haben wir uns drüber unterhalten. Ich bin mir sicher, dass in der Originalfassung das wahrscheinlich wirklich so ein Schalker-Lied war, weil es einfach thematisch zu dem ganzen Plot passen würde. Und da auch jemand gesagt hat, so, du, das ist halt, das kennt kein Schwein, ist zu obskur. Mach mal dieses WM-Lied an, das irgendwie alle 8 Millionen Mal gehört haben. Und dann es passt überhaupt nicht, wie du gesagt hast. Es ist mega unorganisch. Warum diese Schalker-Lebensretter da dann diesen scheiß WM-Song von Die Stiefeletten oder wie sie heißen hören. Ja. Oder Schule Sebastian. Ihre Top-Revolver, wie heißen die? Sportfreunde Stiller. Sportfreunde Stiller, oh mein Gott, okay, alles klar. und dann sind alle glücklich und vereint und der Kanzler hält nochmal eine Rede, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, denn er ist sehr weise. Mhm. Er ist sehr weise und klug. Und er sagt, glaube ich, auch nochmal irgendwas mit Gott. Ja. Weil, warum auch nicht? Und wir haben echt, es gibt so viel einfach beknackten Kram, die man hätte erwähnen können. Aber es ist halt auch, okay, ich wollte dir, folgende Fragen wollte ich dir nämlich stellen. Und zwar einmal, aus all den Plots, welchen fandest du am überflüssigsten und nervtötendsten? Das Altenheim. Altenheim? Okay. Ja. Ich sag Gurkenbrüder. Gurkenbrüder war auch scheiße. Ja. Alle Plots waren doof. Tropical Island war auch schlimm. Also ja, es ist halt. Und dann noch von den ganzen Figuren. Wer war die unsympathischste Figur? Der nutzlose Bundeskanzler, der doofe Hacker. Ich fand den Vater von dem Hacker am unsympathischsten. Weil er gleich Full Mad Max geht da in seinem Krämerladen und so. Das ist schon scheiße, das stimmt. Was hatte ich mir überlegt? Ich fand den letztendlich den Hacker tatsächlich am schlimmsten, weil er halt wirklich so irgendwie immer noch so am Rumjammern, also so diese typische Teenie-Figur, die halt auch am Rumwimmern ist, nachdem er halt erkannt hat, dass er im Grunde genommen den Schlüssel zur Rettung der Welt in der Hand hat, aber es ist halt auch irgendwie egal. Ja, bei dem Vater, dass er sich halt dann, obwohl er halt sowieso schon mit Mitte 60 festgestellt haben müsste, dass er ein ziemlicher Arsch ist, dann sein immer brüchiger werdendes Erbgut immer noch weitergibt, um dann halt so einen Satansbraten zu fabrizieren. Bei ihm könnte man sagen, er hätte es in dem Alter wissen können. Ja. Das ist schon zumindest halt verhüten. So ein Goethe-Level von Vaterschaft, so vom Alter her. Ja. Johannes hieß das Level an Vaterschaft, würde ich fast sagen. Keine Ahnung. Also ich fand es halt, was ich dem Film wirklich vorwerfe, ist, dass er diese Charaktere nicht wirklich etabliert, also nicht so, dass man sie als Figuren wahrnimmt und sie einem sympathisch werden und diese ganze verschachtelte, dieses Figurenbeziehungsnetzwerk so ungeschickt und behelfsmäßig flechtet, dass einem auch die ganzen Beziehungen zwischen den Figuren egal sind und die Zeitpunkte, wo sie sich treffen, gehen einem irgendwie am Arsch vorbei. Ja. Der Film ist überflüssig lang. Es gibt sehr, sehr viele Redundanzen. Der Film könnte schlanke 90 Minuten lang sein. Oh mein Gott. Er scheint aber diesen Bombast, diesen Maximalismus seiner selbst wegen zu brauchen, einfach um dieses Format Katastrophenfilm so episch. Da muss die Spiellänge dann auch on par sein mit quasi der metaphorischen Leinwand, die da bespielt wird, obwohl es eigentlich nur fürs Pantoffelkino gedacht ist, das Fernsehen. Aber deswegen machen wir Event-Movies, damit die diese Larger-than-Lifeness aus dem Kino aufs heimische Sofa transportieren. Dadurch wird der Film aber unnötig beliebig. Er könnte ein totaler Absturz sein, wenn er die Campy-Aspekte von sich selber völlig überhöhen würde. Das tut er nicht. Das wäre halt fun gewesen, ne? Es wird so komischerweise immer noch versucht, irgendwie ernst bei der Sache zu bleiben, was schade ist. Aber auch nicht anders möglich. Ich glaube nicht, dass du so ein, wenn du da zu viel Ironie reinmachen würdest, würde RTL sagen, nee, dafür bezahlen wir aber das Geld nicht, weil Ironie verstehen die Zuschauer nicht. Oder irgendwelche anderen Sachen, die halt Senderleute über ihr Publikum sagen, weil sie es entweder nicht ernst nehmen oder offen verachten. Das kann schon sein. Also halt, ja, die Leute mögen halt Referenzen an Gott und WM-Songs. Nein, tun sie nicht. Nein, natürlich nicht. Ja. Nein, ich meine, aber es ist halt so irgendwie eine komische, ich will jetzt auch gar nicht auf diesem Gott-Ding so rumhacken, aber halt so eine komische Vorstellung tatsächlich, was Leute irgendwie gerne sehen oder was Leute halt anzieht an dieser Art Unterhaltung. Aber wie gesagt, genauso wie dieser patriotistische Aspekt ist, dieser religiöse komplett da reingepflanzt, wirkt wie ein kompletter Fremdkörper im ganzen Film. Hm. Also diese ganze Spannungsdramaturgie und so weiter hat ja einen Zusammenhang. Es muss unglaublich viel Arbeit gewesen sein, diesen Film zu schreiben. Also ja, ich muss auch sagen, auch wenn es halt wirklich bei weitem zu viele Plots waren, eben, es wurde deswegen zumindest halt so schon gestaltet zum Ende, dass alle irgendwie eine gewisse Rolle gespielt haben. Es waren halt trotzdem zu viele. Sein, weil es braucht es halt einfach nicht. Es ist eine ziemliche Arbeit, ja. Man arbeitet sich dann aber auch nur an den Vorlagen aus Amerika ab, aber verliert halt aus den Augen, was diese Struktur ausmacht. Also ich muss bei dieser Art Film immer an Independence Day und Mars Attacks denken. Das ist ja auch die Blaupause. Die im Grunde die exakt identische Struktur haben. Ja, klar. Also du hast dann halt so das Level des US-Präsidenten, aber dann auch diese Cookie-Hinterwäldler mit ihrem Wohnwagen und ihrem CB-Funkgerät. Aber du gewinnst halt diese Figuren lieben. Also du hast halt schon einen emotionalen Bezug, und selbst wenn dieser emotionale Bezug durch ironische Distanz erzeugt wird, wie in Mars Attacks, hast du dann halt einfach so Weirdness, und plötzlich hast du dann Tom Jones, der von so Aliens atomisiert wird, oder du hast halt Jeff Goldblum, der einfach Jeff Goldblum sein darf. Es gibt halt nie keine Figur in Helden, wenn dein alles hat ein Ende und die Wurst hat zwei, der dir zum Sympathieträger irgendwie aufgebaut wird. Also mit der vielleicht man Ingo Naujoks oder Armin Roth, aber dafür bleibst du auch ehesten, nicht, aber, auch nicht lange genug bei diesen Figuren, damit der, vor allen Dingen denkst du dann, warum spielt jetzt der Ruhrpott Tropical Islands Brandenburg? Warum? Es soll halt auch so, glaube ich, ganz Deutschland irgendwie so. Aber ja, aber es ist halt auch im überladen. Grunde bildet es halt nur so ein Dreieck. Ein Band quasi durch die Mitte von Deutschland, dann noch so ein Zacken runter in den Schwarzwald, und der Rest ist halt Österreich und die Schweiz. Wie gesagt, deren Volk und Administration nicht, also absolut keine Rolle spielt. Es sind acht Leute vom Bundesheer, erinnern einen daran, dass eigentlich die Musik in einem ganz anderen Land spielt. Ja, aber who cares? Ne? Who cares about those guys? Die Nähe von Genf zu Frankreich würde auch nahelegen, dass der französische Premierminister auch einigen Grund zur Sorge hätte in der Situation, und man merkt davon nichts. Nee. Stattdessen wird halt irgendwie so ein x-beliebiger Engländer gezeigt, der die Schweiz atomisiert. Es wäre voll lustig, wenn so ein Franzose da schreien würde, das ist ein Atom am abzuwerfen. Ich weiß auch. Es wäre noch komischer aus irgendeinem Grund. Nee, aber ich meine, es tatsächlich, deswegen war ich jetzt auch bei der Besprechung leider zum Teil so ein bisschen genervt, weil es gibt halt so viele von diesen Plots, dass man nicht die Zeit hat, sich irgendwas davon wirklich zu widmen. Und genauso ist der Film halt auch. Weil natürlich, es gibt noch so mehrere, so, also wirklich so unglückliche oder seltsame Szenen, über die ich gern gesprochen hätte. Vertane Fleißarbeit. Aber es ist zu viel. Ja. Und ich hätte auch nicht gerne drüber gesprochen. Das hat mich, also, wie gesagt, da es halt wirklich keine Szene gab, die isoliert so lustig war. Und auch irgendwie das große Ganze nichts ist, worüber es sich halt wirklich zu reden oder zu lachen oder zu ranten lohnt. Es ist halt, ja, furchtbar bieder eigentlich. Und wenn es halt wirklich diese Katastrophe wäre, die in diesen schon argumentativ auch dünn, also da hast du diesen Kritiken hast du auch nur angemerkt, dass es darum ging, sich ein einfaches Opfer zu suchen und da halt einfach mit dem Knüppel drauf zu gehen. Und keine dieser Kritiken halt wirklich irgendwas Relevantes kritisiert, sondern halt einfach nur die Anmaßung, dass jemand halt so einen Quatschfilm gemacht hat, wie Hollywood das unfassbar jeden Monat macht, unmöglich, jede Woche. Ja. Und das fand ich dann ein bisschen dünn, was den Film halt nicht zum Funktionieren bringt, ist, dass er lame ist. Also, dass er wirklich dieses B-Movie-Versprechen nicht wirklich einlöst, sondern ja, im Grunde nur das so halbgar das Tagesprogramm von RTL aus den 90ern so ein bisschen hochgurgelt. Ja. So ein bisschen Notruf, also ein bisschen viel Notruf und ein bisschen Krachbumm, nicht mal richtig viel Boobies. Ja, genauso wie das, was du halt über Yvonne Katterfelds Schauspiel gesagt hast. So, es ist halt straight. Es ist halt ja. Es ist nicht Quatsch mit soßig genug. Obwohl, wie gesagt, Filme, die halt absichtlich trashig sind, in die andere Richtung gehen, so Snacks und Plane, kann auch richtig, richtig schrecklich sein. Piranha 3D und so. Aber der Film war ja im Grunde so ein Versuch, sowas wie Sharknado zu machen. Aber dann muss man auch Sharknado, genau, dann muss man auch irgendwie. Dann musst du halt Ralf Möller als Bundeskanzler casten. Exakt! Oh und mein Gott! Ja, genau, das wäre doch was gewesen. super. Da fängst du dann halt instant, schon an. Instant Improvement. Wozu brauchst du dann dieses, aber wegen Geld. Und dann lässt du ihn halt einen Kampfjet fliegen oder so. Ja. Oder das schwarze Loch boxen oder so. Mega. Während Armin Rode im Hintergrund irgendwie sich die deutsche Flagge auf den Leib tätowieren halt lässt. Einfach oder? Verona Poth casten. Also, auch eine Idee, ne? Wäre lustig. Halt die Wanderhure. Verena Poth ist die Wanderhure? Oh mein Gott, scheiße. Alexandra Neldel ist die Wanderhure. Oh mein Gott, oh Gott. Ich darf überhaupt nichts mehr sagen, wirklich. Ich dachte, ich habe jetzt gerade... Wenn es danach geht, darf ich nichts mehr sagen. Nee, du verwechselst nicht halb so viele deutsche Medienpersönlichkeiten wie ich. Ich bin hoffnungslos, was das angeht. Aber Verena Poth hatte auch einmal, Verona Poth, ehemalige Bohlen, hatte auch mal eine kleine Filmkarriere. Das stimmt. Zu der mir jetzt nichts einfällt, aber... Sie spielt so eine polnische Putzfrau in einem Film, meine polnische Putzfrau oder so. Oh mein Gott, richtig, stimmt. Zum Beispiel. War die denn auch nicht mindestens einmal im Traumschiff? Die spielt auch in einem Leslie Nielsen, ich glaube entweder in einem Leslie Nielsen oder Eddie Murphy Film mit, in Pluto Nash. Oh, okay. Ist sie, glaube ich, mit dabei. Okay, das muss ich nachher dringend nachforschen. Auch potenzielle Kandidaten für diesen Podcast. Doch, auf alle Fälle. Ja. Und das war Helden, wenn ein Land dich braucht. Mhm. Wir hatten jetzt gedacht, so wollen wir cool sein, die Episode richtig daten. So, wollen wir sagen, okay, wir verbinden das inhaltlich mit der Bundestagswahl oder so, damit in 7 Jahren Leute diesen Podcast hören. Aha. Und sagen können, ach, das gab es, okay, irritierend. das haben wir hier mit pro forma gemacht. Genau. Kurz wenige Tage nach dem epochalen Kanzlerduell und wenige Wochen vor der Bundestagswahl 2017. Das war auch so erschütternd, das Duell, dass praktisch die Erde sich aufgetan hat und was nicht alles. Ja, es war ein Wahlkampf, der das Land gespalten hat wie Mount Germany. Mount Germany, genau. Und sagen wir jetzt schon, in der Zukunft voraussehend und das Vergangene beurteilend, und zwar völlig falsch. Und Helden, wenn ein Land dich braucht, wollt ihr Helden sein, dann habe ich eine coole Idee für euch. Geht wählen, denn wer wählt, ist ein Held. Für jeder ein Held für sich, genau. Ja, ein Held der Demokratie. Warum heißt er eigentlich German Canyon? Weil das, glaube ich, wirklich so ein Cliff ist, so wie die Wall. Okay. Wall ist tatsächlich von Menschenhand ja gebaut, oder von Brandbilder. Mhm. Es ist kein Canyon, weil es keine Spalte ist, sondern eine Klippe, die wie eine Subduktionszone, eine Erdplatte, die sich unter eine andere Erdplatte schiebt, quasi überlagert wird. Also, na gut, okay. Es ist so eine Klippe. Ja. Also, Felix, Empfehlung? Nee, also der Film dauert echt 2,5 Stunden. Und wenn es irgendwas gäbe, das den halt selbst aus Trash-Gesichtspunkten geil machen würde, dann hätten wir es erwähnt. Also wer halt Heiner Lauterbach irgendwie groß von Gott und dem Universum schwafeln hören will und sehen möchte, wie Yvonne Katterfeld, also nicht sehen möchte, wie Yvonne Katterfeld vom Schwarzen Loch geowned wird. Unverschämtheit, genau. Der kann sich den Film angucken. Es ist wirklich, das Publikum ist nicht existent. Das ist wirklich so. Dieses Cobra-11-Problem, dass es so geil und trashig sein könnte, wenn es halt nicht doch irgendwie ernst genug sein müsste für so Opas Ende 60, Anfang 70, die im Grunde halt nur so Cobra-11 und A-Team gucken wollen und da auch für Ironie und so weiter keine Sensoren haben. Und das ist halt so das Publikum, was bespielt wird. So Leute, die es schade finden, dass ein Colt für alle Fälle nicht mehr so regelmäßig im Fernsehen kommt, weil sie gerne irgendwelche Blechhütten explodieren sehen. Und die dann halt in der saure Gurkenzeit im Sommer, wo diese Event-Movies dann halt nun mal laufen, damit unterhalten werden sollen. Und das ist halt so die Zielgruppe. Es geht mir genauso, leider auch. Nope. Ich fände es halt, also wie gesagt, ich mag halt die Idee von diesem deutschen TV-Genre-Film-Kino. Film und wenn die diese Titel halt auch wirklich einlösen würden, wäre das halt echt super, aber es ist hier nicht der Fall. Es gab ja auch so dieser große RTL-Herzensfilm und so. Die gab's auch, ja. So einer war ja auch ein bisschen, Dein Mann wird mir gehören. Ich weiß nicht, ich würde halt Erotik-Thriller noch ein bisschen in eine andere Ja, aber die sind halt auch so Lifetime-Movie-mäßig. Ja, Lifetime-Movie-mäßig, ja. Ach so, mit Herzensfilm meinst du, Lifetime-Movie-mäßig. Dann auf alle Fälle war das. Ja, so berührende Schicksale mit Sigmar Solbach und sowas. Okay, ich dachte, du meinst jetzt diese Rom-Coms, diese unsäglichen. Nee. Aber nee, dann hast du recht, ja, das war absolut die Schiene. Aber das was so Anfang, Mitte der 90er auf RTL lief, der große Taschentuch-Mittwoch. Du lagst halt mit Lifetime da schon ganz richtig, das war genau die Schiene halt, ja. So, ich würde sagen, so schnäuzt du dich? Nein. Na gut. Nein, ich weiß, was das heißt. Ich kann nicht glauben, dass ich den Affenpuffitz in dieser Folge noch getötet habe. Aber so. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr drüber lachen. Ich hab die Macht sicher. Wirklich, du hast dein Sinn für Humor als Nadel benutzt, um die komplette Luft aus diesem wundervollen Affenpuff. So Wort, was? Einfach. Das Wort fand ich schon lustig genug, aber es regt in ihm nichts mehr aus. Also ich bin komplett. Warte. Ja, jetzt habe ich dich mit meinem AIDS infiziert. An den Rande des, genau. Jetzt bist du. Den Tode geweiht. Ja. Das ist Affenpuff. Ich kann nicht mehr drüber lachen. Ich kann's jetzt oh sagen. Oh nein. Ich finde es ja auch richtig, weil man sollte nicht drüber lachen. Aber ja, man sollte solchen Wörtern, solcher Hate Speech auch jegliche Macht nehmen. Es ist kein Hate Speech, es ist halt einfach nur furchtbar. Die Geschichte dahinter ist furchtbar. Ich muss es halt nochmal sagen. Doch, jetzt muss ich wieder daran denken, dass tatsächlich ernsthaft jemand Gorillas rasiert hat. Und oh Gott, nee, stimmt, das ist nicht wirklich. Ne? Ich sag das die ganze Zeit. Ja, so. Sollen wir die Leute nicht irgendwie, so können wir die nicht in die Nacht entlassen. ja, die Frage, ich weiß nicht, möchtest du noch einen Film empfehlen? Ja, Castle Freak, super. Super Film, ne, Castle Freak. Hast du noch eine Filmempfehlung? Ich hatte eine ernste Filmempfehlung tatsächlich. Die ist ernst, was soll das? Stimmt, das war sehr respektlos von mir, Verzeihung. Ja, bitte. Also, meine Filmempfehlung ist das 2014 Remake von Godzilla. Weil ich, während ich diesen Film geguckt habe, Helden, wenn dein Land dich braucht, tatsächlich einen Moment lang original den Gedanken hatte, Mann, ich wünschte, ich würde den 2014 Godzilla gucken. Weil es ist halt ein Film, der halt auch sehr viele Schwächen hat, speziell halt auch die Schicksale der Menschen im Film sind extrem zweitrangig und langweilig. Aber was der Film halt wirklich sehr, sehr gut einfängt, ist halt dieses Ausmaß von der Katastrophe und die Erhabenheit von Godzilla. Seriously? Und wenn man deswegen halt, wenn man Bock hat auf einen Katastrophenfilm, ist es ein absolut solider Katastrophenfilm. Mit sehr langweiligen Menschen und zum Teil ganz sehr guten Monster-Szenen. Und ich wünsche mir immer noch, ich würde Godzilla jetzt gerade gucken statt das. Aber so ist es halt nicht. The Cranz. Und Bryan Cranston. Ich würde mir aber in dem Film jetzt speziell nicht zu viel von ihm erwarten, ehrlich gesagt. Gleich am Anfang genascht. Nom, nom, nom. Ja. Ich musste kurz dran denken, wie geil es wäre, wenn RTL einen Godzilla-Film machen würde, aber es würde halt dann auch wahrscheinlich wieder so, auch wieder so auf Helden, wenn Godzilla dich braucht, oder Godzilla, wenn dein Land dich braucht, hinauslaufen. Aber es wäre geil, wenn sie in den 90ern das gemacht hätten, so richtig noch mit so einem Mann in so einem Gummikostüm und richtig so Radio Tele Luxemburg Studio auf. Sie haben, Entschuldigung, aber RTL, das muss man jetzt auch nochmal erwähnen, in puncto Schamlosigkeit und Low Budget und X für ein U verkaufen und Movie Magic vor allen Dingen. Viele werden sich gar nicht mehr dran erinnern, zu Recht, dass RTL damals, als es lief, versucht haben, Lost zu kopieren. Oh mein Gott, der hieß Verschollen. Genau, die hatten halt auch so eine Survival-Szene über so schiffbrüchige oder Flugzeugabsturzleute, die auf so einer Insel durchhalten mussten und das sah halt wirklich so grell orangefarben wie so ein Deichkind-Video aus die ganze Zeit. Ja. Übrigens, Deichkind-Video, das auch in Tropical Islands gedreht wurde. Und da habe ich mir auch gedacht, wer dachte irgendwann in dem Prozess, wo das verabschiedet und verwirklicht wurde, dass das eine gute Idee ist. Ja, lass uns einfach mal in Mülheim so eine Studiohalle mit ein bisschen Sand vollkippen und ein paar Plastikpalmen aufstellen und dann einfach Lost behaupten, es wäre Lost. Ja, vor das allem, fand ich richtig hart. Sie haben sich ja dann auch mit so einem Kollegen angelegt, mit Lost, das halt wirklich in Hawaii on location gedreht wurde. Oh mein Gott. Und wo die Studioaufnahmen sich in sehr, sehr engen Grenzen hielten, beziehungsweise tatsächlich mit dem Auge für Plausibilität halt von Außenaufnahmen getrennt wurden und so weiter. Aber so 90er Jahre RTL Godzilla mit Sigmar Solbach und Grit Böttcher. damals an der jungen, knackigen Grit Böttcher, hätte ja funktionieren können. Ja, ich Oder hat Grit Böttcher Flashback mitgespielt? Ich weiß es gerade. Nein, es war Elke Sommer. Aber ich weiß halt nicht, wie das Biest vom Bodensee ist. Aber ja, es ist definitiv nicht so ein Kaiju-Monsterfilm. Nee. Ach so, was ich noch kurz sagen wollte, genau das, was ich an dem Film am allerschlimmsten fand, war einfach, wie unglaublich klischeehaft die Figuren. Also, dass jede Figur nur ein Klischee war. Und dieses Klischee auch nie gebrochen wurde. Das war's. Ich habe es im Grunde, haben wir es schon mehrmals gesagt, aber das war der Gedanke, der mir die ganze Zeit im Kopf rumging und der mich so geärgert hat. Wenn diese Gurkenbrüder so richtig krasse Ossis gewesen wären. Ja, allein jede. Ey, wo bips? Jede Einzel-Eigenheit wäre halt gut gewesen, ne? Aber auf alle Fälle, das war's halt nicht. Und. Wir haben den jetzt auf DVD. Auch das. Ich habe den für keine Ahnung, 1,70 Euro. Auf DVD geholt. Leute, seid nicht wie ihr. Und der kam halt schon an, in der Packung, in dem Umschlag, den ich bekommen habe, rüttelte schon die DVD so tief und ich dachte, oh scheiße. Aha. Er hat auch ein paar Mal gezuckelt, aber hat die Sichtung durchgestanden. Zum Glück konnten wir es nicht. Ich werde ihn mir nicht nochmal angucken, nein. Aber ich könnte. Wir könnten, wir wollten, genau. Jetzt. Ich besitze ihn jetzt. Apropos, ich besitze ihn jetzt. Was ich jetzt wirklich nochmal sagen muss, ist ein großer, großer Dank an unsere Community, die auf unseren Hilferuf reagiert hat und uns versorgt hat mit Material. Vielen, vielen Dank. Das ist echt toll. Ihr habt uns das Programm für die nächsten Monate hinweg gesichert. Und das ist gut. Ja, ein paar habe ich selber organisiert, ein paar hat aber auch die Community mich connected. Ja. Und macht euch auf was gefasst. Da, einige wissen es dann schon, weil sie halt mitgeholfen haben, aber da kommt einiges. Monster. Spoilers! And they call it Affenpuff. It's back! It's funny now again. It's back. Okay. It's funny again. Thank God. Ihr erreicht uns auf Twitter. Auf Twitter. Unter @sophiefee_berlin. Richtig. Ihr erreicht uns im Internet auf Twitter übrigens nicht im Internet zu finden, genau. Sondern nur auf Twitter. Offline auf Twitter. Dann ihr erreicht unsere Webseite unter www.sophiefee.de. Ihr erreicht uns auf Facebook unter wie auch immer man Facebook-URLs macht, was ich nicht weiß, weil ich da nie bin. Ich glaube aber. Denk dir doch mal was aus. Okay, www.facebook.de/sophiefeeberlin, ein Wort, /tmp-tilde.org.eu. Okay. und. Hast du gesagt, denk dir was aus? War nicht so. Ich habe dich kreativer eingeschätzt. Ich fand gerade den Einsatz von Tilde, fand ich persönlich sehr super. Gut. Super. Lass mich gar nicht sagen. Ich bin auch unter Twitter zu finden. Unter f-deutschland. @f-deutschland. Ich bin @alexandraplatz. Und falls ihr den Theme-Song komponieren wollt, es besteht keine Garantie, dass wir den auch wirklich annehmen. Und es besteht aber die Garantie dafür, dass wir uns wahrscheinlich die Urheberrechte daran krallen wollen. Einfach um Rechtssicherheit zu haben, falls ihr irgendwann mal verrückt werdet, wie der Typ, der die 3-Fragezeichen-Hörspiele gemacht hat. Oh, war ja. Und dann so sagt, ich ficke euch. Für den Fall müssen wir dann halt noch einiges an Papierkram erledigen, zu dem ihr dann auch bereit sein müsstet. Ich glaube, wirklich, wir kriegen selbst auf die Aufforderung, uns E-Mails zu schreiben, keine Reaktion. Moment, ich überprüfe das am besten nochmal. Deswegen werden wahrscheinlich die Leute jetzt auch nicht anstürmen und sagen, hey, wir haben da jetzt Musik gemacht, Bitches. aber für den Fall das, dann setzt euch mit uns entweder über Twitter in Verbindung. Wir folgen übrigens jedem, der uns folgt. Ja. Es sei denn, ihr seid irgendwelche windigen Aggregatorseiten oder Podcasts, die mir DMs schicken wollen, dass ich ihren Podcast promoten soll. Oder russische Spionbots. Was ich total scheiße finde. Entschuldigung, aber. Nee, das ist halt so eine Art. Irgendwer uns jetzt bei Twitter edit und nur um mir per DM zu schreiben, dass ich irgendwie mal seinen Podcast promote. Fuck you. Wir machen das ja auch so nicht. Nee, also ich käme mir da komisch bei vor. Ich schreibe natürlich jede Woche 50 DMs an Leute, die ich nicht kenne, das, und promote unseren Podcast. Aber ich finde es nicht gut, wenn Leute das machen. Findest du nicht gut, ne? Nee, überhaupt nicht. Wenn ich das mache, ja nicht, ist es okay. Wir sind nicht eure Bitches. Wenn ihr uns retweetet, dann retweeten wir auch euch zurück. Kein Problem. Aber dieser Kacke. Nee, wir haben keine Mail bekommen. Wir werden sicherlich auch auf unseren Aufruf keine Musik zugeschickt bekommen. Ist auch eine große Hausnummer, muss man ehrlich sagen. Aber ja, falls jemand. Wie gesagt, wir könnten es nicht. Und ich will das auch niemandem zumuten, sich das anzuhören. dann, ja. Ansonsten müssen wir halt wirklich auf Fiverr gehen und irgendein Inder spielt uns dann wirklich was aus der Blockflöte vor oder so. Nice. Ja. Nicht, weil ich jemanden ausbeuten möchte, sondern weil die Vorstellung, dass jemand mir was aus der Blockflöte spielt, das ist halt lustig. Verzeihung. Ja. Gehabt euch wohl. Das war die Sonderschule für Film und Fernsehen. Mit der 22. Folge. Helden, wenn du dem dein Land in der Lederhose juckt. Heldengrüße aus der Unterhose. Tschüss. Genau. Bis dann.